Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür. So, Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich habe ja heute Abend eingeladen, damit wir uns schon intensiver mit dem Thema Transparenz auseinandersetzen. Dazu gönne ich mir ein kleines Vorwort, aber bitte schon mal darum, dass sich dann jetzt zeitnah Interessierte, die sich da zu Wort melden möchten, auch in die Rednerliste bitte eintragen. Andrea unterstützt mich mit der Verwaltung der Rednerliste und schubst euch dann entsprechend in den Aufnahmeraum. Wobei ich natürlich schön finde, wenn wir da auch gleich mit mehreren sitzen, um verschiedene Meinungsbilder zu hören. Ich freue mich auch, dass ich hier einige Mitglieder des Landtags begrüßen darf, die dann aus ihrer Sicht unsere Ideen für gut oder für nicht so gut halten und mit konstruktiver Kritik verbessern. Dennoch möchte ich jetzt mal eben zusammenfassen, was Hintergrund des Abends ist, auch wenn wir es schon geschrieben haben. Zwischendurch noch darf ich nicht Seymour alias Radbert vergessen, der im Wesentlichen die Initiative 152 ins Leben gerufen hat. Das war der Start der Liquid Feedback Ini, wo ich gleich nochmal kurz drauf komme. Hintergrund ist ja die Diskussion, die es um das Nichtraucherschutzgesetz gab und die nicht öffentliche Sitzung. Die hat das Ganze jetzt angeleiert. Hintergrund ist aber heute Abend nicht, dass wir uns über die Geschehnisse zum Nichtraucherschutzgesetz auseinandersetzen, sondern Ziel des Abends ist, dass wir dazu kommen, dass die Basis den Wunsch an die Fraktion definiert, wie die Fraktion mit der Transparenz umgehen soll. Und im Umkehrschluss müssen wir von der Fraktion die Zustimmung dafür bekommen, da es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird, wenn nur eine der beiden Seiten, Fraktion oder Basis, entscheidet, wie denn die Transparenz schlussendlich aussehen soll. Eine Definition von Transparenz hat es ja bisher nicht gegeben. Und so dachten wir uns, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt wäre, wo wir das zumindest in kleinen Anfängen und kleinen Schritten definieren, um dann vielleicht schon mal zu einem kleinen Ziel zu kommen und das weiter auszubauen. Deswegen, und ich möchte ja nicht den ganzen Abend hier Vorträge halten und lamentieren, würde ich vielleicht mal einleitend einen der MDLs dazu bitten. Und auch wenn er nicht auf der Rednerliste steht, schubse ich jetzt einfach mal den Kai Schmalenbach da hoch, einen Moment. Und hallo Kai. Gut, der Kai hört mich nicht. Kai steht noch stumm. Ah. Kai kann sprechen. Lässt, jetzt. Entschuldigung, ja. Aber du bist doch Admin, Kai, du hättest das doch selber lösen können. Ja, ja, vielen Dank für den Hinweis. Okay, einen wunderschönen guten Abend, Kai. Guten Abend. So, wir haben uns ja auch schon vorher ausgetauscht und du hast ja auch eine Alternative eingebaut. Ja, habe ich. Und weiter? Meine Taste klemmt. Entschuldigung. Deswegen wäre das jetzt der Punkt, wäre es an dir einfach mal so ein bisschen aus deiner Sicht so ein bisschen zu referieren, was dir so als MDL wichtig wäre und wie du dir das vorstellen könntest. Okay. Also ich habe ja vor 2 Wochen oder sowas auch schon eine Mail auf die 20 Piraten geschrieben, wo es genau darum ging, die Transparenz innerhalb der Fraktion zu wahren. Ich würde sagen, ich bin da vielleicht nicht ganz so im Mainstream der Meinung, was zur Transparenz bei uns stattfindet. Vielleicht muss ich da selber auch nochmal überdenken, wie weit ich das wirklich machen sollte. Aber generell geht es mir eigentlich darum, dass ich immer gesagt habe, ich will in der Politik irgendwie nicht taktieren, ich will eigentlich ehrlich und offen sein und geradeaus. Und ich habe eigentlich aus meiner Sicht nichts davon, wenn ich irgendwelche taktischen Spielchen dann hinter geschlossenen Türen mache und würde das gerne auch in der Politik umgesetzt sehen. Inwiefern das zuträglich ist für die Partei, das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den wir innerhalb der Fraktion noch diskutieren werden. Aber generell stehe ich dann so dazu, wie es muss ich eben gucken, welche Nummer die trägt, die Initiative 214 auch sagt, dass ich eben auch alles transparent machen würde, wo ich noch klarkomme. Und ich bin da an ein paar Stellen weitergegangen als der Radbett, aber auch an ein paar Stellen deutlich hinter dem Radbett zurückgeblieben. Was zum Beispiel die Einbindung des Landesvorstands betrifft, war ich überhaupt nicht seiner Meinung, weil ich einfach glaube, dass wir da quasi politisch auch ausgebremst werden, wenn wir im Prinzip auf Reaktionen des Landesvorstands warten müssen. Das würde ich nicht bauen. Ich würde tatsächlich sagen, okay, alles irgendwie transparent gestalten, was geht. Alles auch reporten an die Partei, das ist überhaupt kein Problem. Aber ein Feedback-Kanal zur Partei halte ich für fragwürdig, weil zum einen, wie gesagt, das Feedback im Extremfall nicht rechtzeitig kommt und zum anderen die Partei faktisch nicht weisungsbefugt ist gegenüber der Fraktion. Das ist einfach vielleicht, so. Vielleicht kannst du mal deine Initiative jetzt einfach mal eben erläutern. Die ist ja quasi eine Kopie von der Initiative von Radbert. Aber deswegen erläutere mal in groben Zügen, was deine INI beinhaltet. Ja, die INI beinhaltet eigentlich eins, und zwar, also vorwiegend eins, nämlich das Streamen der Sitzung, das nicht nur ein Videostream beinhaltet, sondern auch ein Audiostream, das auch beinhaltet, dass vernünftige Protokolle vorliegen müssen, dass also eine nachträgliche Nachvollziehbarkeit auf jeden Fall gegeben sein muss, und da sollten wir auch wirklich alle Bemühungen dran setzen, die Materialien im Nachhinein auch so aufzuarbeiten, dass man auch Monate oder Jahre danach noch zurückgehen kann und sagen kann, okay, da gab es irgendwie eine Entscheidung im Parlament, die hat sich jetzt im Nachhinein als schwierig herausgestellt. Was ist denn damals eigentlich passiert? Warum ist das so entschieden worden? Welche Gründe lagen dem damals zugrunde? Und ja, ich will es halt nachvollziehen können. Das ist das eine. Ich mache dann allerdings im Gegensatz zu Radbert keinen Unterschied zu Arbeitskreissitzungen und Vorstandssitzungen, weil ich eigentlich denke, dass genau das auch ebenso gehandhabt werden sollte. Wir haben darüber diskutiert, oder ich habe auch schon speziell sehr viele Diskussionen darüber geführt, also innerhalb der Partei auch, was Transparenz betrifft. Und es war eigentlich immer so, dass sobald Transparenz einigen Leuten halt Schmerzen bereitete, also mit Verlusten in irgendeiner Form verbunden war, die Diskussionen aufkamen, nee, das machen wir jetzt vielleicht besser nicht transparent. Das sind dann so Geschichten, die sich um den Wahlkampf drehen. Das sind Geschichten, die sich um die Pressestrategie drehen. Das heißt, wir haben das im Wahlkampf vorher diskutiert. Wir haben das in der SG-Presse insbesondere diskutiert. Und wir haben das auch in der AGÖA anfänglich mal diskutiert. Da hieß es, glaube ich, auch noch NRW-Presse. Ich weiß nicht mehr genau. Und sind letztendlich bis auf die SG-Presse im Bund immer zu dem Schluss gekommen, okay, nein, wir machen das auf jeden Fall öffentlich und wir machen es transparent, weil das einfach dem entspricht, wofür wir stehen. Ja, wolltest du was sagen? Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass du sagen würdest, überhaupt gar keine strategische Politik, wir wollen das nicht, deswegen sind ja dann so nicht öffentliche Sitzungen gar nicht notwendig? Ja, da ist so ein bisschen Ermessensspielraum, den ich mir auch noch so ein bisschen selber auch vorbehalten würde. In den Initiativen steht ja beide Male auch drin, dass es Gründe geben kann, warum jetzt eine Sitzung trotzdem nicht gestreamt wird. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung an die Partei, an die Fraktion, da tatsächlich ein Gespür zu entwickeln. Wann gibt es denn tatsächlich Dinge, die nicht öffentlich gemacht werden sollten? Ja, wie gesagt, ganz ausschließen würde ich das nicht können und auch nicht für richtig halten, aber ich würde tatsächlich mit dieser Forderung rangehen, den größten Teil oder fast alles einfach öffentlich zu machen, weil einfach auch nur so, wenn man mit diesem Gedanken daran geht, dass man möglichst alles öffentlich machen will, ich sag mal so, dieses Zurückdrängen der Transparenz nicht so sehr passiert. Okay, ich habe jetzt einfach mal mir den Robert Steiner zugezogen, der war aber gerade noch stumm geschaltet, da ich glaube, dass der Robert, das behaupte ich jetzt einfach, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der Robert strategische Entscheidungen eher schätzt. Robert, du bist immer noch stumm? Nee, ich glaube, ich bin nicht mehr stumm. Da hast du jetzt eine Vermutung geäußert, die ich im Prinzip gar nicht so mittragen würde. Gut, also dann rücke mich zurecht, wenn du das nicht so mitträgst. Bläst du da ins gleiche Horn wie Kai oder siehst du das ein bisschen anders? Erzähl mal. Ja, also ich würde jetzt gerne erstmal wissen, was wir unter Transparenz verstehen. Für mich ist das persönlich definiert als die, sag ich mal, Erklärung oder die Darstellung, wie wir zu politischer Willensbildung halt hintergekommen sind oder den Meinungsbildungsprozess eben zu veranschaulichen. Und dafür ist natürlich alles das, was Herr Kai gesagt hat, absolut wichtig. Was jetzt ärgerlich war in der betreffenden Sitzung zum Nichtraucherschutzgesetz, ich war am Anfang nicht da. Ich bin eine halbe Stunde später gekommen, weil ich im Stau steckte. Anscheinend ging das Stream nicht. Und dann kam die Situation, das war auch echt ärgerlich. Ich glaube, das ist ja auch klar, was da abgelaufen ist. Da sind wir uns irgendwie mehr oder minder... oder wurden wir so alle so ein bisschen überrumpelt und wir haben halt den Fehler gemacht, dass keiner auf den Stream hingewiesen hat, denn eigentlich bin ich auch dafür, wirklich alles zu streamen, was jetzt nicht personen- oder datenschutzrechtlich relevant ist und vielleicht da irgendwelche Persönlichkeitsrechte etc. verletzen kann. Insofern war jetzt die spezielle Situation sicherlich ärgerlich, allerdings konnte ich den Aufruhr danach in der Größenordnung, ich kann ihn zwar inhaltlich nachvollziehen, weil man sagt, okay, da haben wir jetzt nicht 100% des betreffenden Antrags gestellt, aber im Prinzip haben wir relativ zügig alles transparent gemacht, oder beziehungsweise es wurde automatisch transparent, weil einige Leute das eben dann nach außen kommuniziert haben, was ich auch für richtig halte. Robert, wenn ich jetzt in Teilen widersprechen würde, würden wir bei der Diskussion über diese Sitzung landen, was ich ja heute vermeiden wollte. Lass uns über Transparenz sprechen. Ich habe drei Grobgliederungen oder drei Punkte einer Grobgliederung einfach mal ins Pad geschrieben. Ganz simpel einfach. Volltransparenz, Teiltransparenz, nicht öffentliche Sitzung. Bei der Teiltransparenz, damit ist gemeint eine nachträgliche Aufzeichnung. Volltransparenz, wir müssen alles veröffentlichen, ausgenommen personenbezogene Daten. Und bei nicht öffentlichen Sitzungen ist dann auch die Frage, ob es da vielleicht zum Beispiel erstmal eine Abstimmung geben muss. Das wären jetzt einfach mal so ein paar Ideen an Transparenz. Was meinst du dazu? Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Der faire Pirat möchte gerne was sagen und ich kann wieder nicht verschieben. Oh je, okay. Hatte vorhin geklappt, jetzt klappt es nicht. Kann aber selber reingehen. Gut, dann würde ich sagen, bevor der faire Pirat an der Stelle weitergemacht. Ja, Andrea, da muss ich das tatsächlich noch mit im Auge haben, parallel. Ich kann das dann jetzt nicht mal eben lösen. Bobby, dann beantworte mal eben kurz die Frage. Ja, also prinzipiell bin ich dafür Volltransparenz und zwar bin ich der Meinung, es ist ja die Sorge geäußert worden, dass wir, wenn wir dort Anträge besprechen, dass uns die dann eventuell von den anderen Parteien weggeschnappt werden. Wir hatten jetzt zwei, dreimal das Gefühl, dass es so geschehen ist. Da kam einmal ein recht dürftiger Open Government Antrag von der SPD, nachdem wir unsererseits eine ähnliche Initiative in der Fraktionssitzung besprochen haben. Ich bin der Meinung, wenn wir in Zukunft sowas offen, live diskutieren und uns entschließen, dass wir halt einen Antrag zum Thema stellen, dass wir den dann möglichst zeitnah nach der Sitzung auch direkt rausjagen, dann kann uns auch keine andere Fraktion da mehr zuvorkommen. Das Manko dabei ist natürlich, dass wir dann schnell handeln müssen. Das heißt, wenn wir in der Fraktionssitzung mal irgendwo an den Punkt kommen, dass wir was überarbeiten müssten, was länger dauern könnte, dann müssen wir in Kauf nehmen im Zweifelsfall, dass die anderen Parteien da uns zuvorkommen, uns kopieren in irgendeine Richtung. Insofern bin ich da im Prinzip für. Ich habe auch schon ein paar Mal angekündigt, weil die Arbeitskreise mal nicht gestreamt worden sind, weil da die Technik nicht stand, dass ich dementsprechend auch an solchen Sitzungen nicht mehr teilnehme, wenn ich gestreamt wird. Ich glaube, das sehen einige auch so in der Fraktion. Ich bin da Verfechter der Volltransparenz. Es mag immer mal Konflikte geben, das hat Kai schon geschildert. Das ist auch nicht immer ganz leicht. Denn klar, wenn wir jetzt einfach nur als oberstes Ziel nehmen wollen, die Partei nach vorne zu bringen, dann kann es in der Tat Situationen geben, wo man den kürzeren, schnelleren und in Anführungsstrichen bequemeren Weg gehen könnte, wenn man mal gewisse Dinge strategisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit macht. Aber wir als Piraten sollten meiner Meinung nach lieber den unbequemen Weg gehen, weil der nachhaltiger sein wird. Das haben wir in der Zensursula-Debatte bewiesen, dass sich da auch eine Menge Shitstorm, den wir damals abbekommen haben, dann ins Positive umkehren kann. Ich glaube, das ist bei der Transparenzdebatte auch dann einfach eine Frage der Zeit, bis die Menschen merken, okay, wenn wir diesen politischen Stil offen und ehrlich weiterverfolgen, dass die uns dann auch dafür durch im Prinzip solche Aussagen belohnen in irgendeiner Form. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich jetzt mal eben den fairen Pirat Harald zu Wort kommen. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte zu diesem Thema jetzt sagen, auch gerade zu den letzten beiden Beiträgen, dass ich denke, auf der einen Seite ist eben sehr wichtig, dass die 20 Piraten sozusagen sehr genau in ihrer Dokumentation sind, weil dann kann man halt immer sehr schnell, wenn andere etwas abkupfern, sofort eine PM rausjagen und sind wir äußerst dankbar, dass die Partei XY unseren Vorschlag von gestern 14.45 Uhr heute um 12.30 Uhr in die Öffentlichkeit gebracht hat. So sind wir doch froh, dass wir als Piraten hier in der Politik etwas bewegen. Und dann hat man eben die klare Dokumentation, dass man zuerst da war und die anderen das zwar jetzt eher veröffentlicht haben, aber eben sozusagen auf unserem Mist gewachsen. Und das wird dann auch mit Sicherheit von dem einen oder anderen sehr schön schmunzelnd entgegengenommen und führt dazu, dass wir eben tatsächlich stilbildend werden und eben auch für einen neuen Politikstil dann wirklich erkennbar und wirksam sind. Dazu gehört für mich das Thema, sollte tatsächlich es mal einen Grund geben, wenn etwas nicht öffentlich gemacht wird und eben auch in Anführungsstrichen Intransparenz entsteht, ist es umso wichtiger, dass die Beteiligten einer derartigen Sitzung, eines derartigen Termins eben auch wieder sehr genau dokumentieren, was sie da tun, um das dann zu gegebener Zeit zu veröffentlichen und eben auch zu sagen, das und das war der Anlass, das und das ist passiert und so haben wir es gemacht, das und das sind die Schritte, die dann gefolgt haben, sodass man eben dann zumindest ganz klar machen kann, was war der eigene Beweggrund und dazu können dann auch wieder Parteimitglieder in Öffentlichkeit Stellung nehmen und sich eben dann auch darüber auseinandersetzen, ob sie das so mittragen oder nicht und daraus kann man lernen und von daher also denke ich, beide Wege sind sehr erfolgversprechend, wenn wir eben halt uns sehr viel Mühe geben in dem Thema Dokumentation und dann auch daraus heraus resultierendem Handeln dann. Bevor ich den Olarius zu Wort kommen lasse, hätte ich gerne von dem MDL, in dem Fall von Olaf, gerne eine Antwort darauf, wie er das denn einschätzt. Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich also für Transparenz bin. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass es irgendwelche Gründe gibt, also als Partei in unserer Größe im Parlament, dass irgendwie aus strategischen Gründen eine Sitzung nicht öffentlich gemacht werden sollte. Allerdings möchte ich es mir auch nicht für den Fall, dass ich das mal irgendwann anders einschätze, auch nicht völlig verbauen und sagen, es darf auf gar keinen Fall passieren, dass es aus irgendeinem strategischen Grund mal eine nicht öffentliche Sitzung gibt. Aber selbst für den Fall, dass es die geben sollte, gehört die meiner Meinung nach dann zumindest aufgezeichnet und spätestens ab dem Punkt, wo die strategische Geheimhaltung nicht mehr notwendig ist, gestreamt, also beziehungsweise der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Aber das ist eigentlich für mich jetzt derzeit eine rein akademische Frage, weil so richtig kann ich mir nicht vorstellen, warum bei uns zurzeit eine strategische, irgendwas Strategisches im Geheimen geschehen sollte. Allein aufgrund der Größe, die wir auch als Fraktion da haben. Gut, dann darf ich jetzt immer fürs Protokoll festhalten, dass die hier anwesenden MDLs, in dem Fall Olaf Wegner, Kai Schmalenbach und Robert Stein, ihr drei würdet alle sagen, so hey, wenn es denn dann eine Sitzung gibt, wo man nicht sofort veröffentlichen kann, dann bitte später. Und da werdet ihr euch einig. Ist das richtig so? Jo. Der Kai hatte dazu noch eine Wortmeldung. Genau, die zum Beispiel auch darauf zielte. Also zum einen, ja, Transparenz im Nachhinein herstellen halte ich da eigentlich nur für richtig und da geht auch irgendwie kein Weg dran vorbei. Was ich aber noch sagen wollte, war diese Aufteilung hier, die du gerade genommen hast in Volltransparenz, Teiltransparenz und whatever. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir genau das mal diskutieren, weil ich sag mal, wenn ich jetzt eine Sendung, also so eine Fraktionssitzung live streame, ist es das eine. Das hat aber mit Transparenz erstmal so wenig zu tun. Viel wichtiger ist es eigentlich, die Sitzungen hinterher so aufzubereiten, dass sie auch im Nachhinein auffindbar ist und gut auffindbar ist. Das ist, glaube ich, der viel wichtigere Aspekt. Dabei spielen, und das kommt mir in der Diskussion deutlich zu kurz, Protokolle eine immense Rolle. Und was noch zu dem Thema nachträglich veröffentlichen, ich glaube, das ist ein Punkt, da schießen wir uns richtig ins Knie. Das ist nämlich eine gar keine einfache Sache. Also diese ganzen Geschehnisse, diese ganzen Sitzungen, die so laufen, im Nachhinein zu veröffentlichen und zwar zu dem Punkt, an dem sie dann quasi veröffentlichungsfähig sind. Ich glaube, da macht sich keiner ein Bild davon, wie viel Arbeit es ist, tatsächlich eine Sitzung, die stattgefunden hat, erstmal in so viele Strips zu sezieren, dass jedes Thema, was jetzt irgendwie ja nicht öffentlich diskutiert wurde, dann im Nachhinein zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht wird. Ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Während der PR-Schaden, der aus einer nachträglichen Veröffentlichung resultieren kann, Punkt, Punkt, Punkt. Radbert, lass erstmal eben kurz den Holarius und dann bist du dran. Ja, hi. Ja, also mir geht auch diese ganze Transparenz einfach nicht weit genug in einer bestimmten Art und Weise. Ich habe nämlich immer wieder das Gefühl, dass hier einfach auch aus einer gewissen Betriebsblindheit heraus in der von der Fraktion her, sowohl von MDLs als auch von den Mitarbeitern, so eine gewisse Herrschaftssprache gesprochen wird. Wir sind jetzt im Landtag, wir können jetzt landtagisch oder parlamentarisch oder wie auch immer, diese Sprache können jetzt die anderen aber nicht. Und deswegen kriegen wir dann auch gerne mal gesagt, ja, das ich sag mal, ihr wisst jetzt gar nicht, worum es geht, oder ihr kommt da jetzt gar nicht mit, das können wir auch verstehen. Diese Bemerkungen sind nachvollziehbar. Das Problem ist, ich hatte eigentlich erwartet, dass eine Piratenfraktion sich daran macht, diese Sache zu verändern. Dass man nämlich einfach wirklich sagt, okay, wir sind jetzt im Parlament. Wir sind quasi das trojanische Pferd, was das Parlament jetzt aufrollen kann. Und deswegen können wir jetzt auch den Bürgern und der Basis erklären, wie Politik funktioniert und wie diese Sprache funktioniert und Leuten beibringen, wie es geht. Und das fehlt mir einfach. Also da fehlt mir einfach viel Aufbereitung. Das war eben ein wichtiges Wort, Aufbereitung. Weil da kommen irgendwelche, ich sag mal, Tagesordnungen per Mail an AK. Wenn ihr Input habt, bin ich froh. Und der AK sieht sich das an und denkt sich, ja, ich verstehe die Sprache nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Da muss also noch was, muss meiner Meinung nach sehr viel passieren. Dann wäre jetzt der Radbert dran. Ja, ich möchte kurz ein paar Sachen zur Sprache bringen, die jetzt thematisch hier nicht ganz in den Zusammenhang gehören, aber von denen ich nicht möchte, dass die heute Abend noch verloren gehen. Das erste ist ganz kurz, ich bin nicht der einzige Autor dieser Initiative, sondern das handelt sich um eine Kooperation, insbesondere mit dem Harald und dem Markus, der jetzt als Markus von Kreller jetzt hier auch gerade zuhört. Sowie auch dem Tobi, die da Input geliefert haben. Und als Initiatoren haben ja auch noch, glaube ich, die Steffi gegengezeichnet. Das ist gleich auch noch die Sache, weshalb wir da noch keine von den Anregungen in dem Text umgesetzt haben, was den ungeduldigen Kai dazu veranlasste, dann selbst mal eine Alternative zu tippen, was ich begrüße. So, wir haben da gestern schon mal kurz über gemumbelt und ich möchte auf diesem Wege dann spätestens meine Mitinitiatoren darüber informieren, dass ich prinzipiell die Einwände von Kai nachvollziehen kann, insbesondere, dass es sicherlich unpraktisch ist und schwer zu machen, den Vorstand in der Art und Weise mit einzubinden, wie wir das jetzt erstmal da reingetippt hatten im ersten Entwurf, aus praktischen Gründen und die Sache, dass der Vorstand irgendwie nicht weisungsbefugt ist gegenüber der Fraktion und wir ihm auch durch unsere Wünsche und wenn wir sie noch so laut und oft erheben, keine Weisungsbefugnis zuerkennen können, glaube ich auch allen einsichtig. Und deswegen möchte ich jetzt mal sagen, auf diesem Wege, soweit die Mitinitiatoren da keine Einwände bringen, bin ich da quasi bei, also auf die 214 umzusteigen. Die Kai da vorgenommen hat, einfach mal so zu akzeptieren. Ja, da wäre jetzt die Basis zum einen gefragt, vielleicht an dem Antrag von Radbert Kritik anzubringen. Und hier ist natürlich auch die Basis aus dem Zuhörerraum gefragt, ob sie sich an dem an der Rednerliste beteiligen. Denn bisher sind es vorwiegend MDLs, die sich hier zu Wort melden. Und deswegen möchte ich jetzt gerne dem... Stopp, ja. Bin nicht fertig. Die eine Sache, die ich nicht sagen möchte, ist... einer der Gründe, wieso wir das mit dem Vorstand überhaupt da reingeschrieben haben, besteht darin, dass im Gegensatz zu der Darstellung vom Kai gerade am Anfang, es offensichtlich überhaupt kein Selbstläufer ist, den Vorstand und in Sonderheit dessen Pressesprecher rechtzeitig aus eigenem Antrieb und vollständig zu informieren über die Dinge, die er wissen muss. Sondern im Gegensatz dazu kann ich die Male gar nicht mehr zählen, die uns der Achim mit einem Stoßseufzer berichtet hat, dass er sich wieder die Hacken abtelefoniert hat, keine Infos bekommt und wir um Sackhaaresbreite daran vorbeigeschrammt sind, widersprüchliche Pressekommunikation zu begehen. Das ist ein Ding, das wir uns nicht leisten können. Das wäre relativ einfach in den Griff zu kriegen und um diesen Umstand nochmal ganz deutlich in die Öffentlichkeit zu bringen, da reingeschrieben. Jetzt bin ich fertig. Okay, Joachim, deine Antwort dazu. Meine Antwort dazu, ich möchte das erstmal so stehen lassen, was Seymour Akarapert gerade gesagt hat, um mich zu, auf andere Dinge mal hinweisen, mich in drei Punkten zum Thema Transparenz äußern, auch zu dem, was vorher gesagt wurde. Erstens, ich bin der Meinung, dass wir so weit wie möglich Volltransparenz fahren sollten. Ich habe mich am Montag in der Vorstandssitzung auch dazu geäußert, auch vor dem Hintergrund, dass ich möglicherweise schmerzhafte Lernprozesse auf uns zukommen sehe, denn es gibt bei mir durchaus eine gewisse Skepsis zum Thema raumzeitliche synchrone Transparenz, dass man immer gleich alles macht. Das ist insofern nämlich nicht transparent, weil nur die Leute die Fraktionssitzung live verfolgen können, die auch tatsächlich im Stream sind. Das heißt, es muss in jeder Form, wenn man eine Fraktionssitzung transparent macht, auch nachher eine Aufbereitung, ich sag mal, im 5- oder 10-Minuten-Block für diejenigen Parteimitglieder und Außenstehende möglich sein, die tagsüber arbeiten und das nicht verfolgen können oder sonst keine Zeit oder Möglichkeit haben, da reinzugucken. Sonst ist die Transparenz gepfiffen, wenn man nur einen Livestream macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist aber auch gesagt worden vom Dave schon, dass das natürlich eine Schweinearbeit ist, das zu machen, so ein Ding zusammenzuschneiden. Also zu einer Transparenz, zu einem Stream der Fraktionssitzung würde für mich auch automatisch gehören, dass man das eben eindampft und später sowohl im Vollmodus, das heißt die gesamte Sitzung, als auch eingedampft in Ausschnitten bereitstellt. Die Ausschnitte sind natürlich wieder durch einen menschlichen Filter gegangen, der ausgewählt hat. Das ist nochmal eine andere Sache. Und dann kam der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, vorhin vom Holarius, sowas Spannendes zum Thema, die MDL haben jetzt die Kompetenz und die anderen haben keine Ahnung. Das ist schon meine Sorge im Wahlkampf gewesen, dass ich schlicht keinerlei Möglichkeit, ich bin fast dran verzweifelt, dass ich keinerlei Möglichkeit gesehen habe, diese Medienerfahrung, die man dann ja macht, und ich stand ja in vorderster Front, in irgendeiner Form zu vermitteln. Ich sitze jetzt mit den anderen 19 im Landtag und mit, ich sag mal, zusammen sind wir 70 mittlerweile in der Fraktion. Und wir haben natürlich da Dinge, die uns tagtäglich auf den Fluren und sonst wo begegnen, an denen die Partei nicht teilhaben kann. Das heißt, es ergibt sich automatisch so ein kleiner Vorsprung im Horizont des, ich sag mal, Landtagslebensgefühls, der Umgehensweise da, die mir persönlich Bauchschmerzen bereitet, wenn ich an die Partei denke. Ich sehe einfach nur die Möglichkeit, das über die Arbeitskreise zu verschränken und dass wir als MDL auch aus dem, ich sag mal, aus der Ausschussarbeit heraus und aus der Zusammenarbeit mit unseren Referenten heraus Infos in die Partei, in die Arbeitskreise der Partei einspeisen, die Partei in dem Punkt kompetenter machen und den Horizont erweitern. Sonst fliegt uns das Ding mit der Transparenz irgendwann um die Ohren. Das ist so. Und der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass ich im Nachhinein bei den Dingen, die wir nicht öffentlich gemacht haben, außerhalb der, außer den Personalgeschichten, die nicht öffentlich sein müssen, dass ich da einen Fehler sehe. Die Geschichte mit dem Nichtraucherschutz hätte so nicht sein müssen und es gab noch was anderes im Bereich der Steuer-CDs, das hätte auch nicht sein müssen. Ich sehe aber kommen, dass wir in Zukunft uns wieder mal abschalten müssen. Ich nehme das einfach an, dass das so ist, weil ich kann nicht als MDL die ganze Welt adressieren, wenn ich irgendwelche Dinge sage. Dann wird meine Sprache immer geschliffener und das hat zur Konsequenz, dass Dinge hinten rumlaufen. Es laufen jetzt schon Dinge hinten rum. Ich sage das offen. Es laufen Dinge hinten rum. Es gibt eine gewisse Gruppendynamik in der Fraktion und diese Gruppendynamik ist momentan in der Phase 2. Es wird gekämpft. Man hat Erfolg gehabt, man ist gemeinsam ins Parlament im ersten Moment ist man zusammengerückt in einem kleinen Raum, jetzt wird gekämpft um Kompetenzen, um diverse andere Dinge, es läuft was über einen Flurfunk, so ist das halt, das ist alles nicht transparent. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Partei noch dazukommt im Stream, die kann gar nicht nachvollziehen, was unter uns 20 da abgeht zum Teil. Von daher halt, sehe ich das sehr, sehr kritisch und ich weiß momentan keine Lösung dafür. Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, dass man wirklich in regelmäßigen Abständen kommentierte Statements aus der Fraktion nach draußen gibt. So, jetzt mache ich erstmal Schluss. Ja, jetzt möchte ich auch erstmal wieder fürs Protokoll ein paar Kleinigkeiten festhalten, bevor der Robert an der Reihe ist. Aber erstmal habe ich das so verstanden, dass erstmal muss ich zwischendurch sagen, ich hatte mir 3 MDLs aus der Liste einfach mal hochgezogen, damit wir den Abend beginnen können. Das war jetzt einfach so eine freie Auswahl, wie es da passte, weil der Daniel vorhin über Twitter nachgefragt hatte, wieso ich nur die 3 befrage. Gefragt sind alle, auch nochmal für den Zuhörerraum unten. Jeder, der sich da einbringen möchte, ist willkommen. Wir haben es halt nur so ein bisschen organisiert. Bitte einfach ins Pad in die Rednerliste eintragen. Vielleicht kann Andrea nochmal das Pad eben posten. Klar. Okay. So, also bisher haben alle MDLs grundsätzlich die Transparenz befürwortet, eine nachträgliche Aufzeichnung befürwortet. Und die Frage geht dann auch gleich an den Robert noch zusätzlich, wenn er jetzt gleich dran ist. Es gehört natürlich zu Transparenz gehören 2 Dinge dazu. Wenn man denn schon nachträgliche Aufzeichnungen macht, ist erstmal die Frage, wie steht ihr dazu, dass darüber abgestimmt wird, wenn es eine nicht öffentliche Sitzung wird? Es könnte ja sein, dass man sagt, gut, die Idee kam, ist ja auch egal. Sagen wir mal, 20 Leute müssen zustimmen von 20 Piraten, damit es nicht öffentlich ist. Zum einen wäre eine Variante. Und die zweite wichtige Sache ist bei der Transparenz, dass man immer die Möglichkeit hat, eine Komplettaufzeichnung nachzuvollziehen und nur dann sind auch Teilstatements erlaubt. Denn die Teilstatements gibt's ja von der etablierten Politik, das kennen wir ja schon. Und das, was wir anders haben wollen, ist ja, dass alles nachvollziehbar sein soll. Robert, jetzt möchte ich das Wort geben. Ja, super, danke. Jetzt habe ich hier eine Reihe Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Sei so nett und versuche, dich ein bisschen zusammenzufassen, damit auch noch ein paar andere Leute eine Chance haben heute Abend. Genau, okay. Also erstmal das, was der Joachim gerade erwähnt hatte, dass man nochmal eine Zusammenfassung der Fraktionssitzung braucht, finde ich auch unheimlich wichtig. Ich habe das auch schon ein paar Mal als Input reingebracht. Ich denke auch, dass es aufgenommen worden ist. Nur die Umsetzung ist in der Tat wahrscheinlich sehr schwierig, denn da muss man ja dann hinterher 4 bis 7 Stunden, je nachdem, wie lange die Fraktionssitzung geht, dann zusammenschneiden mit den wichtigsten Essenzien oder muss hinterher wirklich noch eine mündliche Zusammenfassung geben. Und auch da werden wir uns dann natürlich immer dem Problem gestellt sehen, wer entscheidet jetzt, welche Dinge dort in dieser Zusammenfassung erscheinen und welche dann vielleicht in dieser Kurzzusammenfassung vielleicht hinten rüberfallen. Das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns da stellen müssen. Prinzipiell bin ich im Übrigen auch für die Volltransparenz, das heißt nicht das zeitverzögerte Senden, sondern Live-Senden. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, wenn wir wirklich Internetprobleme haben, das Stream prinzipiell läuft, dass wir das aufzeichnen können, dass wir dann zumindest nicht sagen, okay, wir können jetzt keine Sitzung abhalten, weil wir gerade nicht ins Internet können, weil das Landtag-Netzwerk nicht funktioniert oder wie auch immer, dass wir es dann aufzeichnen und dann aufgrund von technischen Fehlern zum Beispiel, also ich sag mal jetzt höherer Gewalt in Anführungsstrichen, dann eben nachträglich Transparenz veröffentlichen. Das wäre eine Situation, die ich mir durchaus vorstellen kann. Die Male, die das passiert ist, steckte da wirklich auch, also da möchte ich hier auch mal alle 20, glaube ich, hier mal in Schutz nehmen, steckte da wirklich keine böse Absicht hinter. Das ist teilweise dann einfach dumm gelaufen. Das waren teilweise auch unsere Fehler, dass wir dann in dem Moment selbst nicht irgendwie dieser Dynamik, die dann im Raum war, widersprochen haben. Klar, das kann man uns auch zu Recht anheften und dafür kritisieren. Insofern sind das natürlich auch eure Reaktionen dann wichtige Erfahrungen, die wir da sammeln, damit uns das in Zukunft nicht passiert. Und was der Joachim natürlich gerade erwähnt hat, er hat es als Phase 2 genannt, ja, danke, genau, Kai, das ist wichtig, dass wir nach vorne schauen. Also, dass wir untereinander eine Grüppchenbildung haben und kämpfen, das ist in der Tat so, das kann ich nicht anders ausdrücken und ich muss fast auch sagen, sehe da auch Robert, wenn ich dich kurz unterbreche, ich hatte nicht Grüppchenbildung gesagt, ich hatte das Wort Gruppendynamik verwendet. Ja, okay, aber ich gehe sogar so weit, dass wir eine Grüppchenbildung dann in Anführungsstrichen da haben. Wir kommunizieren da zwar noch, aber das ist irgendwie so eine Eigendynamik, dann benutze ich das Wort auf jeden Fall und meine das auch so. Also das ist in der Tat auch zu beobachten. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie in irgendwelche Ausmaße verfallen, dass wir uns mal irgendwann gar nicht mehr verstehen und wirklich nur noch Ego-Nummern abziehen, aber wir haben jetzt zum Beispiel schon eine Klausurtagung auch geplant und hoffe, dass wir da auch alle 20 wirklich am Wort bekommen. Vielleicht reden wir da in der Tat nochmal wirklich über den Termin, da wir nur ein Terminangebot im Endeffekt, glaube ich, hatten, um dort wirklich auch nochmal ein bisschen die anderen Menschen nochmal wieder intensiver kennenzulernen. Denn wir arbeiten zwar den ganzen Tag zusammen und hocken da auch jeden Tag aufeinander, aber da ist auch eine Menge Stress natürlich bei. Das ist ein kleiner Exkurs, ich komme gleich wieder zur Transparenz. Und in dem ganzen Stress vergisst man dann eigentlich, dass wir auch noch irgendwie Menschen sind, die auch privat eigentlich vorher ganz gut konnten und dass wir das auch eigentlich alle wiederfinden können, dass wir danach wieder gut können. So, das ist erstmal hier zum Thema Phase 2, so wie Joachim das genannt hat. Ja, und Transparenz, habe ich alles so gesagt. Live finde ich ganz wichtig, wenn es technische Ursachen gibt, in Anführungsstrichen in die höhere Gewalt, dass man dann aufnimmt und das so schnell wie möglich danach veröffentlicht, und die Zusammenfassung halte ich auch für richtig, aber da steckt natürlich auch eine große Verantwortung hinter, nur da müssen wir uns dann einfach stellen, und wenn da mal irgendwann ein Punkt aufkommt, dass da in der Zusammenfassung was vermeintlich Wichtiges fehlt, dann muss man halt daraus lernen und dann passiert das. Also wir sind nicht vor Fehler gefeit, um Himmels Willen. Danke. Olaf. Ja, da ist ja jetzt eine ganze Menge gesagt worden. Ich habe genau wahrscheinlich dasselbe Problem wie Robert jetzt vor mir. Ich versuche es auch mal auf ein paar Punkte zusammenzufassen. Also irgendwie sind ja jetzt auch zwei Sachen hier miteinander vermischt worden. Die, wo ich jetzt einmal sage, das ist wirklich ein Problem, das die Fraktion hat. Das sehe ich so ähnlich. Und dadurch kommt natürlich auch eine Menge, wenn man so will, auch eine Menge Intransparenz zustande. Hat zum Beispiel ganz klar damit zu tun, kann man sich so unter anderen Umständen vorstellen, selbst wenn man auf Leute sauer ist oder wenn man glaubt, dass irgendwas nicht richtig läuft. Das will man ja auch nicht direkt in die Öffentlichkeit bringen, weil man will ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie einen Shitstorm gegen uns oder irgendwelche Diskussionen veranlassen draußen, die nicht unbedingt nötig sind. Allerdings darf diese ganze Gruppendynamik, wie Joachim gesagt hat, natürlich irgendwie nicht jetzt irgendwie ein bisschen zu diesem Gefühl führen, naja, das kann ja von draußen gar nicht eingeschätzt werden, was hier passiert, weil das ist ein Problem, das haben wir, und wenn wir es aus irgendwelchen Gründen, sei es aus moralischen, die ich gerade genannt habe, sei es aus taktischen oder sonst irgendwelchen Gründen, es den nicht nach außen klar machen können, was wir wollen, warum wir das tun, sei es im Nachhinein, sei es im laufenden Prozess, dann sage ich mal ganz klar, ist das unser Problem und dann müssen wir damit klarkommen. Das können wir also dann können wir also das als Entschuldigung zum Teil zu nehmen, finde ich ein bisschen, ja, sag ich mal, traurig. Das geht irgendwie so nicht. Und dann muss man hier, glaube ich, in der Diskussion auch mal zwei Sachen trennen. Es geht immer um die Frage des Technischen und einmal um die Frage des Prozesses. Ich habe gerade gehört, ich war gerade weg. Bin ich wieder da? Wir hören dich. Ja, du warst nicht weg. Okay. Es geht um die Frage des also einmal um einen technischen Prozess und es geht einmal um einen wirklichen Prozess, den ich als Transparenz bezeichnen will. Und Transparenz, wenn ich den einfach mal umschreiben kann, dann kann ich sagen, alle Informationen nach draußen geben, die notwendig sind, damit sich draußen ein Bild gemacht werden kann von dem, was im Landtag oder in der Fraktion passiert. Und diese Sache Technik ist dann die Frage, wie mache ich es am einfachsten? Ich sag jetzt mal so, ein Livestream ist sicherlich die Sache, die es mit am schwierigsten macht. Man muss da weitere Wege finden, aber auch da auch immer wieder darauf hinzuweisen, finde ich auch ein bisschen, wir haben jetzt derzeit erstmal nur den Livestream, alles andere muss kommen und da müssen wir uns, finde ich, auch ziemlich ins Zeug legen, dass das noch kommt. Aber das ist auch, glaube ich, nicht die Diskussion, die hier geführt wird, inwieweit das noch verbesserungsfähig ist, was wir an Transparenz, wenn wir Transparenz machen, das machen, sondern erstmal, wie weit wir überhaupt transparent sein wollen. Und da kann ich auch nur allen anderen hier zustimmen. Wir müssen so viel Transparenz wie Möglichkeit machen, wie uns möglich ist, irgendwie schaffen. Okay, jetzt bin ich mal eben so frei, Macht des Moderators. Ich bekomme gerade die Kritik, dass vorwiegend MDL zu sprechen. Liegt daran, dass sich bisher noch nicht viele von der Basis beteiligt haben. Deswegen, liebe Zuhörer, dafür machen wir den Abend. Wir machen den Abend nicht, damit sich nur MDLs unterhalten. Dafür haben die ihre Fraktionssitzung. Ich würde deswegen gerne jetzt mal eben, verzeih mir das, Ingo, den Christopher vorziehen und danach den Markus von Kreller, um mal zwei Zwischenstimmen von der Basis zu hören. Christopher, würdest du dich denn jetzt einschalten, bitte? Moment, den muss ich dir jetzt mal hochholen. Ne? Wobei ich natürlich jetzt kein MDL bin. Ja, das stimmt natürlich. Nixus NRW, eine Sekunde bitte, entschuldigt. Ingo, er hat's gemerkt. Ja. Ach so, Ingo. Deswegen habe ich dich auf dem Wahlzettel nicht gefunden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Christopher, du hast das Wort. Den Ingo, den habe ich jetzt einfach mal dreisterweise übersprungen. Danke. Okay, mir fehlt hier noch was ganz Entscheidendes. Also erstmal hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass hier irgendeiner sagt, er sei nicht für Transparenz und auch nicht für Volltransparenz. Es sieht schon wieder so ein bisschen nach Wettbewerb aus. Pardon, wenn ich das gebrauche, das Wort. Alle sind natürlich für volle Transparenz und geschehen tut praktisch vielleicht dann doch was anderes. Ich finde, die Verärgerung der Basis am Beispiel des Nichtraucherschutzgesetzes ist nicht im Wesentlichen daraus resultiert, dass man bei einer bestimmten Sitzung nicht dabei sein konnte, weil der Stream nicht da war, sondern weil hinterher ein Ergebnis da war, was vielen nicht passte und was viele als unabgesprochen mit der Basis und als unvereinbar mit einer bestimmten Position empfanden. Und hier kommt es darauf an, wie sehen die Abgeordneten im Landtag ihre Verpflichtung, das zu erklären, wie eine Position zustande kommt. Ich denke, der Kernpunkt, um den es hier geht, ist, derzeit macht der Landtag oder machen die Abgeordneten im Landtag Politik, indem sie dem Ganzen, was wir tun, eine Richtung nach außen geben. Und die Abstimmung zwischen dieser Richtung nach außen, die gegeben wird, und den Arbeitsgruppen, den Arbeitskreisen und der gesamten Basis, ich glaube, das ist der Kernknackpunkt. Und da befürchte ich, dass es nicht damit getan ist, dass Leute sagen, ich bin für volle Transparenz, aber letztendlich, ohne dass ich das irgendwie als Ego-Trip oder sonst wie benenne, ihr Ding durchziehen und am Ende dann dastehen, sich rechtfertigen müssen, das mit Mühe und Not erklären und am Ende wieder Verärgerung daraus resultiert. Was ich als notwendig betrachte, und damit komme ich auch zum Schluss, ich hatte es an anderer Stelle schon mal geschrieben, ist wirklich eine möglichst häufige Präsenz, eine Klarstellung, dass der Abgeordnete die Pflicht hat, sich der Basis zu stellen mit dem, was er tut. Da kam die Kritik von Kai zu Recht dran, das geht nicht immer, ihr habt viel Arbeit, aber es muss gehen, es muss irgendwie möglich sein, dass ein Abgeordneter da ist und sich erklärt, den Arbeitsgruppen, den Arbeitskreisen, der gesamten Basis klar macht, warum, was, wie läuft. Das ist für mich der Kernkonflikt und der wird, glaube ich, nicht von allen gelebt, so wie ich das sehe. Danke. Okay, dann würde ich sagen, erteile ich jetzt das Wort an den Pressesprecher der Piratenfraktion NRW, Ingo Schneider. Ich muss das jetzt machen, damit ich signalisiere, dass ich verstanden habe, dass du kein MDL bist, Ingo. Was für eine Showtreppe, danke dir, Tobi. Nein, ich kann mich auch ganz kurz fassen, weil Joachim hat mir eben schon sehr viele Punkte quasi jetzt vorweggenommen. Ich wollte einfach nochmal Transparenz und Big Brother Methode unterscheiden, weil nur weil wir eine Kamera aufstellen, heißt es ja lange nicht, dass wir transparent sind. Big Brother, das wäre halt eben für mich Big Brother, einfach die Kamera überall, selbst auf dem Flur und in den einzelnen Büros. Aber das, glaube ich, damit, das ist nicht die Lösung, die wir alle wollen, sondern wir wollen viel mehr Hintergrundberichte, viel mehr Erklärungen, warum etwas passiert. Und ja, es kann auch mal vielleicht ein Blogbeitrag auf der Internetseite sein, der eben genau das beschreibt, was auf dem Fluren stattgefunden hat, nämlich ein sehr intensives Gespräch beispielsweise. Von daher, ja, wir müssen uns noch stärker daran konzentrieren zu streamen, aber auf jeden Fall müssen wir uns selber Mühe geben, noch mehr zu erklären. Wir hatten ja auch am Dienstag in der Fraktionssitzung noch sehr ausführlich darüber gesprochen, als wir uns das Pressekonzept näher angeguckt hatten. Da sind ja auch schon einige Sachen drin, wo wir das halt eben ankündigen, beispielsweise Mumble-Sitzungen regelmäßig oder auch diese Piratenstunde, wo jeder die Möglichkeit hat, sich per Web 2.0-Plattform zu Wort zu melden und einfach zu fragen, wenn er irgendwas nicht verstanden hat. Also von daher, ja, da ist einiges noch zu tun. Das haben wir aber, glaube ich, erkannt und werden es jetzt auch in Kürze umsetzen. Und wer da noch ein paar Details haben möchte, ist herzlich eingeladen, sich das PR-Konzept herunterzuladen. Das steht immer noch auf unserer Internetseite, direkt auf der Startseite. Dann noch ein ganz kurzer Nachsatz, was Radbeck eben sagte, Austausch zwischen LV und Fraktionen. Ja, auch da haben wir beide gelernt, Achim und auch ich beispielsweise. Das hat heute in dem Hammergate sehr gut funktioniert, unabhängig von dem Thema, aber der Austausch hat da funktioniert. Achim und ich haben sehr früh, sehr schnell telefoniert, sodass auch ich halt eben entsprechend reagieren konnte, als auch mein Telefon heute nicht stillstand. Also von daher, ich glaube, das ist ein Lernprozess und da sind wir dran. Darf ich noch mal ganz kurz was entgegnen? Ja, bitte. Das klingt mir immer noch ein bisschen zu glatt. Also es geht nicht um ein gut gemachtes oder auch gut gelebtes PR-Konzept. Ich möchte noch mal auf den Kern meiner Kritik hinaus, die ich glaube, die findet sich in der Diskussion ums Nichtraucherschutzgesetz und auch bei der Steuer-CD. Da wird was gemacht, da wird was vorgelegt, was die Piraten in eine ganz bestimmte Richtung bringt. Und die Basis zieht nicht mit oder kann nicht mitziehen, weil sie sich irgendwie gar nicht einbezogen fühlt. Und deshalb sage ich nochmal, es muss mehr Schnittstellen geben. Ich kann die auch nicht benennen. Ich könnte Vorschläge machen, aber ich kann nicht sagen, wie sie aussehen müssen. Ich kann nur sagen, es muss Schnittstellen geben, die es bisher nicht gibt, die nicht in der nachträglichen Präsentation dessen, was passiert ist, bestehen. Und auch nicht nur darin bestehen, dass alles live gestreamt wird. Es wäre im Endeffekt völlig egal gewesen bei der Diskussion ums Nichtraucherschutzgesetz, wenn alles live zu sehen gewesen wäre, dann wäre die Verärgerung ein bisschen früher Luft gemacht worden. Aber das, was dann rausgekommen wäre, wäre genauso ärgerlich. Und die Frage ist, wie sehen sich die Abgeordneten im Verhältnis zur Basis, was ihre Entscheidungen anbelangt, wenn sie Politik aktiv gestalten? Und da fehlt mir was. Da fehlt mir eine Schnittstelle und da fehlt mir auch eine klare Haltung zu, die mit bloßen Worten, und damit greife ich wirklich niemanden persönlich an, nicht darzustellen ist. Alle sagen, sie sind für Transparenz, klar. Alle sagen, sie sind für Basisdemokratie, ja klar. Das ist unser Kernthema. Natürlich sind das alle. Aber was dann geschieht, weicht meines Erachtens davon ab. Und da müssen wir dran arbeiten. Bisher waren es ja in der Tat, sind erstmal Lippenbekenntnisse. Und nichtsdestotrotz soll der Abend ja dazu dienen, dass wir da auch klare Positionen hören. Und natürlich, der Mensch zu Null hat es gerade so schön getwittert, ist es auch interessant, eben für die Zuhörer zu hören, wie die einzelnen Piraten dazu stehen. Denn wenn man nicht gerade alle Fraktionssitzungen verfolgt, dann kann man das so gar nicht mitbekommen. Aber jetzt möchte ich gerne dem Markus von Kreller das Wort geben. Ja, schönen Dank. Ich würde gerne darauf aufbauen, was der Nixus gesagt hat. Es gibt nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum wir Transparenz des politischen Meinungsbildungsprozesses brauchen. Und das steht nämlich in unserem Grundsatzprogramm. Ich darf mal kurz zitieren. Wir Piraten streben eine möglichst hohe demokratische Gleichberechtigung aller Menschen an. Deswegen ist es Ziel der Piratenpartei, die direkten und indirekten demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten jedes Einzelnen zu steigern und die Partizipation jedes einzelnen Mitbürgers an der Demokratie zu fördern. Dieser Grundsatz, den wir da haben, der wird bereits bei uns auf Stammtischen im Mumble und ansonsten auch in anderen Tools für Entscheidungen, die auf Parteitagen getroffen werden, wird von uns umgesetzt. Von der Fraktion wird das bisher bis auf wenige Ausnahmefälle nicht umgesetzt. Ich erinnere mich an eine Mail vom Michel Masching, der mal zum Glüh-STV das mal vorgemacht hat. Der hat da die Meinung der Basis mal nachgefragt, was können wir denn da mal anfragen in einem bestimmten Arbeitskreis. Und das erwarte ich auch von den anderen MDLs bei allen politischen Themen. Ich hatte schon mehrfach vorgeschlagen, man könnte ja mal Themen-Mumbles machen. Und zwar frühzeitig, im Vornherein und nicht, wenn die Entscheidung schon gefallen ist, irgendwas zu kommunizieren, sondern dass halt die Basis vorher so einbezogen wird. Einen Moment noch. Eine Sache habe ich mir noch notiert hier, die ich noch sagen wollte. Und wenn dann halt diese Basisbeteiligung, sage ich einfach mal, stattgefunden hat, bevor die Fraktion die Entscheidung getroffen hat, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die entsprechende Diskussion offen und nachvollziehbar dann in Streams und in Protokollen nachzuhalten. Soweit von mir. Also eine Sache noch, der Grumpy hat mir kürzlich geschrieben, dass die Fraktion wohl einen eigenen Mumble-Server aufsetzen möchte. Das ist schon mal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann noch eine Zwischenbemerkung von mir zum Thema Aufzeichnung und eine Zusammenfassung. Ich habe da einen kleinen Vorschlag formuliert, wenn der Protokollant die Uhrzeit mitnotiert für die wichtigen Beschlüsse, dann hat man so einen Schnitt wesentlich schneller zusammengebaut. Und jetzt möchte ich dem brennenden Michel das Wort geben. Ja, danke. Erstmal an Markus, vielen Dank für die Blumen, dass ich da namentlich erwähnt werde. Ich fand die Aktion nachzufragen bei einem Thema, wo ich gar keine Ahnung hatte am Anfang, in der Basis nachzufragen, wer hat denn da Ahnung von und wer kann mir denn da zur Seite springen, fand ich jetzt nicht ungewöhnlich. Das war so, ich habe das so verstanden, dass das so unsere Art sein sollte, wie wir miteinander, sprich MDLs und Basis, miteinander umgehen. Aber ich habe jetzt auch zwei, drei Sachen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich fange mal, weil ihr das ja von mir gewohnt seid, mit einem Statement an, das so ein bisschen, ja, ein bisschen reizvoller ist. Also ich bin gegen volle Transparenz, ich bin auch gegen Basisdemokratie. So. Es wurde gerade gesagt, volle Transparenz, ich glaube, der Ingo hat es gesagt, Big Brother ist das, was wir nicht leisten können, was wir auch alle nicht wollen. Und ich glaube, wir sollten uns überlegen, ob wir das Wort Transparenz austauschen gegen das Wort Nachvollziehbarkeit. Denn was wir mal wollten, war, zumindest damals, TM, als ich in die Partei eingetreten bin, hieß es, naja, wir wollen Nachvollziehbarkeit des politischen Prozesses. Das wurde gerade auch zweimal in zwei verschiedenen Redebeiträgen gesagt. Es ging uns oder es geht uns eigentlich nicht darum, dass wir den Big Brother machen, dass wir überall mitschnüffeln, dass wir alles mithören können, auch unbedingt live mithören können. Das wurde gerade auch mal gesagt, es muss unbedingt live sein, sonst könnte man sich nicht beteiligen. Es ging im Endeffekt darum, zu wissen, wie kommen Entscheidungen eigentlich zustande? Wer nimmt wo Einfluss? Was sind die Diskussionen? In welche Richtung gehen die und so weiter? Wir sollten meiner Meinung nach dahin kommen, dass wir uns als Fraktion noch ein bisschen mehr öffnen. Es kam gerade von Markus der Vergleich mit den Stammtischen. Die Stammtische würden Basisdemokratie leben. Wir sehen gerade in der Fraktion, im Grunde genommen sind wir wie ein großer Stammtisch, weil zu uns kann ja jeder hinkommen. Es kriegt auch jeder Rederecht, wenn er das möchte. Und ja, normalerweise könnte man lustig diskutieren, wie auf jedem Stammtisch auch. Und am Ende macht man eine Abstimmung und hat irgendwo sich eine Meinung gebildet. Aber wir merken, dass es natürlich zu groß ist. Also im Landtag zu sitzen, also A, man muss da hinkommen natürlich, das soll demnächst mit der neuen Webseite besser werden, da kann man auch noch chatten und so weiter, aber für eine völlige Basisdemokratie, wo jeder mitreden muss, hey, das Thema hatten wir schon mal, einen Blogbeitrag von mir, der ungefähr ein Dreivierteljahr alt ist, wo jeder mitreden muss, wo jeder auch das Gefühl hat, mitreden zu müssen bei jedem Thema, dafür sind wir meiner Meinung nach nicht bereit. Und wir sollten versuchen, Wege zu finden, dass wir die Nachvollziehbarkeit nach ganz oben hängen, nämlich sich über jedes Thema zu informieren oder informieren zu können, das ist das Wichtige, informieren zu können, bei jedem Thema mitreden zu können und sich aus dieser, wir müssen uns befreien so ein bisschen von diesem Zwang, dass wir immer die ganze Basis mitnehmen müssen. Wir müssen informieren, das ist richtig, aber wir müssen vor allen Dingen den Leuten, die sich in Arbeitsgruppen organisieren, die sich als Expertengruppen organisieren, diese Leute einzubinden. Und das kann im Moment nur, und jetzt komme ich auch zum Schluss, der einzelne MDL, nämlich derjenige, der plötzlich auf ein Thema geschmissen wird. Die meisten Themen kommen hier aktiv erstmal aus dem Landtag. Da kommt ein Thema auf, wie zum Beispiel der Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Und das Erste, was der MDL machen sollte oder sein Mitarbeiter im jetzigen Fall, wir haben jetzt Mitarbeiter, ist zu sagen, okay, was für eine Gruppe gibt es? Wo kann ich anfragen und kann mir Infos herholen? Oder wenn es das halt nicht gibt entsprechend, der umgekehrte Weg zu sagen, okay, auf unserer Seite haben wir meinetwegen eine Rubrik, hier brauchen wir Hilfe und da das dann auflisten, diesen Kontakt herzustellen, das wird das Schwierigste. Wenn er einmal da ist, glaube ich, dann können wir als MDL und Basis ganz locker miteinander zusammenarbeiten. Gut, okay. Dann würde ich gerne Harry das Wort erteilen. Ja, danke. Ich möchte Marsching erst einmal ein bisschen widersprechen, aber ich beziehe mich in erster Linie auf das, was Nixus gesagt hatte. Wenn wir, so der Wähler will, demnächst in 16 Landtagen und im Bundestag einziehen, wird sich ja das Transparenzproblem deutlich verschärfen. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungsprozesse wird sehr viel schwieriger werden, zu kommunizieren von den Abgeordneten hin zur Basis. Mein Vorschlag wäre, dass sich dann die Landtagsabgeordneten aller Landesverbände, ich sag mal, zusammentun, einen entsprechende Sprecher wählen, die dann auf irgendeine Weise, zum Beispiel Mambe, in bestimmten regelmäßigen Abständen kommunizieren. Das ist das eine. Das andere ist schon angesprochen worden. Der Kontakt mit den Arbeitsgruppen muss deutlich verbessert werden. Ich meine, wenn wir nun wirklich in den meisten Landtagen vielleicht einziehen werden, brauchen die AGs eine neue Aufgabe. Bisher war es ja so, die AGs haben irgendwelche Positionen erarbeitet, was zukünftig ja hauptsächlich Aufgabe der Fraktionen sein wird. Insofern wären die Arbeitsgruppen praktisch arbeitslos, wenn man so möchte. Und hier muss ein neues Arbeitsfeld für die AGs geschaffen werden, damit die aktiv in diese Arbeit eingebunden werden können. Danke. Da hätte ich jetzt gerne mal eine konkrete Antwort von einem MDL drauf. Denn das, was wir heute Abend hören wollen, sind Forderungen von Piraten an die Fraktion und das ist eine konkrete Forderung. Kann ich gerne machen, wenn ihr mir erlaubt. Jetzt muss ich an der Stelle allerdings Daniel das Wort geben, weil er deiner Liste steht. Dann würde ich doch vorschlagen, Nick setzt sich ein bisschen dahinter. Also wenn Joachim gern was dazu direkt sagen möchte, kann er das meines Erachtens gern tun. Dann, wenn du das so in Ordnung findest, dann würde ich dich bitten, Joachim, dass du das tust. Okay, danke, Daniel. Ich mach's auch kurz, um anderen Raum zu lassen. Wir haben in der Politik allgemein zurzeit das Problem, Stichwort Bertelsmann, da gab es einen Antrag, dass sich die Parteien mit Leuten außerhalb der Partei bedienen, die Gesetzesentwürfe und andere Sachen schreiben. Und ich sehe die riesige Chance in der Piratenpartei. Und deswegen sind die verdammten Arbeitskreise so verdammt wichtig, dass man die mit einbindet und mit den Fraktionsarbeitskreisen und mit den Abgeordneten, die in den Ausschüssen sitzen, verschränkt, damit genau das dort nicht passiert. Das heißt, einmal aus unserer Kenntnis vier Monatskenntnis dessen, wie der Landtag und wie die Ausschüsse laufen, heraus in die Parteiarbeitskreise kommunizieren, wie das Spiel läuft und quasi Bürgerexpertise, Piratenparteimitgliederexpertise auf die Anweise ins Parlament mit reinnehmen, damit wir nicht in die Versuchung kommen, auf irgendwelche Lobbygruppen zurückgreifen zu müssen. Ich halte das für ganz wesentlich und das ist vielleicht für mich noch wichtiger als jeder Stream. Daniel, würdest du dann da anknüpfen? Ja, ich knüpfe da an und habe noch zwei, drei Dinge vielleicht dazu. Ich möchte einmal ganz kurz, weil es vorhin gesprochen wurde, über Gruppenbildung oder Grüppchenbildung eingehen. Das ist erstmal keine negative Sache, ist auch keine negative Sache, wenn auf dem Flur in Büros Dinge besprochen werden. Ich mache das regelmäßig mit meinen Referenten oder den Referenten, die für meine Bereiche mit zuständig sind. Da reden wir einfach auch mal. Und nein, in dem Moment gibt es tatsächlich auch keinen Stream aus meinem Büro. Grüppchenbildung ist tatsächlich in jeder größeren Gruppe auch relativ normal. Wichtig ist nur dabei, das darf halt eben keinen negativen Touch dann letzten Endes nach außen haben, dass Gruppen in irgendeiner Form gegeneinander arbeiten. Grundsätzlich zu dem auch, was Harry gerade gesagt hat, wir müssen so ein bisschen unterscheiden und Michelle hatte das eben auch schon teilweise angesprochen. Wir werden zum einen im Parlament halt eben mit vielen Dingen konfrontiert, die uns einfach das Parlament, die andere Fraktion, die Regierung, wer auch immer vorlegt. Da müssen wir uns sicherlich einen Weg ausdenken, einen Weg einfallen lassen, wie wir die Basis damit einbeziehen können. Ich sehe es anders als Michelle, wir müssen da die Basis mit einbeziehen. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich habe da schon mal einen Antrag in Liquid Feedback eingestellt, auf die Mailinglisten geschmissen und so weiter und so fort. Leider muss man allerdings auch dazu sagen, gab es da nicht ganz so viel Rückmeldungen. Das hat aber auch ein Stück weit damit zu tun, ich glaube Polarius war das eben, ich sag mal, die Basis kennt natürlich halt auch bestimmte Verfahrensweise nicht, da müssen wir gucken, der Ingo hat da interessante Punkte im Pressekonzept oder im PR-Konzept drinstehen, wollte gewisse Dinge einfach auch vom Ablauf her in Zukunft ein bisschen an die Basis gebracht werden muss, beziehungsweise erklärt werden kann. Also wir haben zum einen diese Dinge, wo wir irgendwie drauf reagieren müssen, teilweise auch kurzfristig reagieren müssen. Da sehe ich natürlich schon in erster Linie die Arbeit dann tatsächlich im Parlament, in den jeweiligen bei den jeweiligen fachlichen Referenten. Nichtsdestotrotz, für meine Bereiche, das Erste, worüber wir gesprochen haben, ist, dass ich den beiden, die dort angefangen haben, erstmal erklärt habe, wie grundsätzlich die Partei aufgebaut ist, also welche Arbeitskreise, AGs und so weiter in den Bereichen existieren. und ja, an wen die sich möglicherweise wenden können, wenn dann halt eben Fragen sind. Der andere Punkt ist der Punkt, wo wir agieren können. Das ist der Bereich, wo es bereits Positionen innerhalb der Partei gibt, wo es im Wahlprogramm vielleicht Dinge gibt. Die Dinge müssen wir nach und nach aufgreifen und eben in das Parlament bringen. Das ist eine ganz wichtige Sache. An der Stelle, glaube ich, gibt es auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten, was die Beteiligung in der Basis angeht. Das ergibt sich im Regelfall allein schon daraus, wer irgendwann diese Anträge, ich sag mal, irgendwann erarbeitet hat. Ein kleiner Aspekt noch, Michelle hat eben gesagt, Transparenz ist so die Nachvollziehbarkeit eigentlich von politischen Entscheidungen. Ja, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist tatsächlich eben Beteiligung und deswegen halte ich es für wichtig, die Basis komplett mit einzubeziehen. Nur die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen bringt uns nicht wirklich was. Wir wollen Dinge ja eben anders machen, wir wollen den Schwarm, die Basis damit einbeziehen und deswegen kann das aus meiner Sicht immer nur Hand in Hand laufen, Transparenz eben auch dazu zu nutzen, um ja möglichst vielen die Möglichkeit eben der Beteiligung zu geben. Okay, Daniel, ja, das ist so der Punkt. Da möchte ich dich direkt drauf festnageln. Also wir haben ja ein paar Meilensteine, in Sachen Transparenz sind sich alle einig. Gleich möchte ich nochmal die Frage aufwerfen, die wir hatten zum Thema nicht öffentliche Sitzungen, was da die Basis möchte und was nicht. Und dahinter würde ich jetzt nochmal bitten, dieses Zusammenarbeit und das Wenden an die Basis, kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Wie könnte man es als Meilenstein, als Forderung formulieren, wie das in der Praxis aussehen soll? Also ein Meilenstein oder eine Forderung kann sein, dass eben sämtliche Anträge, die im Plenum behandelt werden, zum Beispiel auch in Liquid Feedback reingeschmissen werden. Ja, wunderbar. Liquid Feedback ist aber nicht so ganz hundertprozentig das richtige Tool, aber es ist das, was wir haben und wir können es, ja, oder ich sag mal so, wir müssen es nutzen, um zu gucken, ob das vernünftig funktioniert. Ich habe vor Wochen irgendwann auch schon mal gesagt, da gab es ja auch eine Liquid Feedback Initiative dazu. Aus meiner Sicht sollten wir die komplette Struktur innerhalb von Liquid Feedback umbauen, dass den Nordrhein-Westfälischen Landtag letzten Endes darin abbildet, denn das ist das, wo wir uns momentan halt eben bewegen. Und das wird uns, glaube ich, schon mal eine ganze Menge weiterhelfen. Plus eins. Darf ich auch für die Aufzeichnung kurz einen Satz entgegnen? Der Daniel hat mich falsch verstanden. Und ich glaube, der Tobi ist weg. Mach das mal. Jetzt ist wieder da. Ich war gerade rausgeflogen. Okay, ich mach das mal kurz. Also Daniel, mir geht es gar nicht darum, dass wir die Basis nicht mitnehmen sollen. Das, vielleicht habe ich das auch gerade irgendwie falsch ausgedrückt. Mir geht es darum, dass ich es nicht leisten kann, als MDL immer die ganze Basis zu fragen, sondern wenn es ein, ich habe es gerade auch schon im Chat geschrieben, wenn es ein AK-Glücksspiel gibt, dann frage ich den AK-Glücksspiel, weil die Basis sollte zumindest dazu in der Lage sein, sich selber so zu organisieren, dass wir aus dem Landtag raus auch erkennen, wen kann man fragen. Wenn man immer nur die NRW-Liste fragt, wird man nie oder in ganz seltenen Fällen die Antworten bekommen, die man braucht. Das verstehe ich und das würde ich auch so unterschreiben, ja klar. Okay, aber alle Anträge aus dem Plenum im Liquid Feedback eben fürs Protokoll wieder, damit wir heute Abend auch Ergebnisse haben, die wir dahinter zusammenfassen können, wäre ja ein Vorschlag eines MDL, wo man auch dann eine Liquid Feedback in die einbauen könnte und jetzt würde ich gerne dem Schreibreform das Wort geben. Du bist ja Basis und irgendwie den MDL sehr nah. Ja, Grumpy Öl die Finger, du musst protokollieren, beides kann ich nicht. Also, ich möchte auf drei Sachen Bezug nehmen. Erstens, das, was Solarius gesagt hat, nämlich eine Informationspflicht und eine Aufbereitungspflicht. Nein. Einfach nein. Ich arbeite da ungefähr 40 bis 50 Stunden die Woche. Und wenn ich ein Protokoll reinschicke, wo 6 Punkte draufstehen, mit 3 Gesetzesentwürfen, mit 270 Seiten, kann ich es zeitlich nicht ableisten, diese Sachen zusammenzufassen, aufzubereiten, zu erklären, wieder zu erklären, zu verlinken und noch hübsch darzustellen. Es ist zeitlich nicht machbar. Als Beispiel, ich schreibe hier Protokoll, 3 Leute korrigieren mit, da siehst du, was ein Protokoll schon für ein Aufwand ist. Wenn ich dann 90 Seiten Schulgesetz nehme mit 10 Seiten Synapse und 35 Seiten Expertendiskussion, kann ich euch diese Sachen nicht aufbereiten in der Bildungspolitik. Das geht in keinem Bereich. In Bildung ist es ganz extrem, aber es funktioniert nicht. Ihr müsst in den sauren Apfel beißen und den Krempel selber lesen. Es geht nicht anders. Das ist eine Übungssache, dann klappt das. Aber wir haben nicht die Kapazitäten, um die Informationen und das Arbeitsmaterial, mit dem wir 40 Stunden die Woche arbeiten, auch für die anderen noch aufzuarbeiten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Die AKs sind nicht arbeitslos. Es ist eine Frage, wie die AKs funktionieren und wie die sich strukturieren. Der AK-Bildung arbeitet, der arbeitet hervorragend. Das sehe ich ja, ich lese das ja mit, der AK-Gesundheit arbeitet auch, und zwar zusammen mit dem Landtag. Und das funktioniert. Da kommen Ideen rein, da gehen Ideen wieder zurück. Aber diese Überlegung, dass jeder überall mitreden muss, schafft kein Mensch zeitlich. Das heißt, wir müssen die Arbeitskreise anpassen an die Strukturen im Landtag, würde ich vorschlagen. Ich habe das im AK-Gesundheit gemacht, nach Absprachen mit dem Arbeitskreis. Und da wird jetzt genauso gearbeitet, wie im Landtag gearbeitet wird. Das heißt, da kommen die Anträge rein, die werden weitergereicht, die Leute sagen ihre Meinung dazu. Lukas hat das direkt übernommen, gibt die Sachen weiter. Das läuft in so einem schönen Viereck zwischen Koordination, zwischen den Referenten und zwischen Lukas. Da werden die Informationen hin und her ausgetauscht. So, das kann man über die Mailingliste zum Teil mitverfolgen, demnächst auch über einen Blog, und dann geht das. Aber es gibt einfach Sachen, die funktionieren nicht, und das passiert dann, wenn die Arbeitskreise nicht funktionsfähig sind oder nur Themen bearbeiten, die parlamentarisch nicht aktuell sind, weil dann müssten sich die Leute teilen. Das klappt nicht. Fertig. Okay, es gibt ja immer auch für den Abend heute zwei Sachen. Dinge, die vielleicht im Moment nicht zu leisten sind oder gerade schwieriger sind, aber wo wir dann zumindest feststellen können, dass wir das gerne wollen. Und der zweite Step ist, können wir das dann? Das ist was anderes, als wenn wir Dinge dann ablehnen. Das war jetzt gerade nur, weil du gerade mit den ersten Problemen da von den ersten Problemen gesprochen hattest, die du hattest mit der Aufbereitung. Wenn das hilft, müsste man im zweiten Step überlegen, wie man es umsetzen kann. Und jetzt haben wir den MDL Creon. Moin. Ja, ich versuche mein Statement ganz kurz zu halten, um dann einige Fragen zu beantworten oder aufzuwerfen. Also zunächst zu meinem Standpunkt. Ich finde, andere Politik ist andere Politik. Und deshalb müssen wir eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst vor Kontrollverlust haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir lehnen hinter verschlossenen Türen ab und wollen einen anderen Politikstil, der kooperativ, konstruktiv und öffentlich ist, alles gleichzeitig. Und bei anderen Parteien passt das nicht zusammen. Das habe ich gemerkt, als ich mit anderen Parteivertretern, also anderen Abgeordneten auf einer Podiumsdiskussion gesprochen habe. Da wurde zwar gesagt, wir müssen was konstruktiv machen. Es ging dabei um Logistik in NRW. Aber das müssen wir dann mal hinter verschlossenen Türen machen, damit wir uns einigen können. Das ist die Politik der Etablierten sozusagen. Man kann zwar konstruktiv sein, aber das dann nicht in der Öffentlichkeit. Und genau das wollen wir anders machen. Und da passen dann auch geplante Überraschungsmomente nicht rein. Also das heißt, nur in der Fraktionssitzung was zu besprechen, um dann nachher die anderen Fraktionen zu überraschen, das bringt nichts. Also Überraschungsmomente passieren in der Piratenpartei eigentlich nur durch Twitter und andere soziale Netzwerke und durch unser großes System und den Schwarm plötzlich was aufkommt, nicht dadurch, dass wir im Parlament was planen. Insofern, wir müssen einfach auf solche Dinge, wo wir dann vertraulich über Strategien reden, schlicht einfach lassen und wenn ihr ein Thema nachmacht, dann Politik ist Remix, trifft auf Politik genauso zu wie auf Musik. Und wir haben andere Instrumente, die wunderbar funktionieren, die wir stattdessen nutzen können. So, jetzt aber mal zu den Fragen und Sachen. Hier wurde gesagt, Teeküche, was ist eigentlich mit Flurfunk und so weiter und so fort. Es steht als eine Frage im Pad drin. In Sitzungen, klar, wenn dort plötzlich nichts mehr besprochen wird und stattdessen eine Teeküche, dann läuft auch was falsch. Das heißt, eine Sitzung deshalb vertraulich machen zu müssen, weil sonst die Diskussionen woanders laufen, hilft uns auch nicht weiter. Und zur Teeküche an sich und zum Flurfunk, habe ich auch bei der letzten Fraktionssitzung kurz angesprochen. Es gibt noch die Idee, vielleicht einmal wöchentlich einen Blogbeitrag zu schreiben, wo einfach nur aus der Fraktion geschrieben wird, was ist momentan Thema in den Fluren und so weiter. Denn meistens haben natürlich oft auch diese Gespräche, die so außer den Sitzungen laufen, gar nichts mit der aktuellen Arbeit, mit der aktuellen Ausschussarbeit zu tun, sind aber trotzdem wichtig. Dann Thema Dokumentation muss perfekt sein. Wurde mehrmals angesprochen, ist natürlich der Meilenstein überhaupt, weil der Stream alleine schafft keine Transparenz. Und wenn er mal nicht funktioniert aus technischen Gründen, dann kann man vielleicht sagen, okay, der Stream kann trotzdem, die Sitzung kann trotzdem weiterlaufen, weil es wird ja dokumentiert im Pad. Und vielleicht kann man es auch nachträglich das Video noch veröffentlichen. Zeitversetztes Streaming ansonsten halte ich für Blödsinn. Und Andere Parteien sind, was diese Dokumentation betrifft, übrigens momentan weiter als wir andere Fraktionen. Also auf anderen Fraktionswebseiten sieht man oft viel mehr, als man bei uns sieht, jedenfalls in der Übersicht. Man kann sich bei uns zwar reinwühlen und irgendwann kriegt man alles Mögliche raus, wenn man sich zum Beispiel die Videoaufnahmen der Fraktionssitzung anguckt, aber halt nicht, wenn man einfach nur einen Blick auf die Website wirft. Dazu jetzt meine erste Frage an alle, die hier sind, an die Zuhörer. Ist ein Stream wirklich immer nötig? Mein Beispiel ist, wir haben am 17. Oktober ein Treffen im Landtag und wir werden mehrere Räume nutzen, weil es eine Art Barcamp ist. Also jetzt vom Prinzip, vom Konzept her. Es werden natürlich auch der AK Bau und Verkehr und andere Leute werden da hinkommen und ihr dürft auch alle kommen. 17. Oktober im Landtag ab 10 Uhr. Nur wir haben natürlich mehrere Räume, wir haben gar nicht die technische Ausrüstung derzeit, um alles zu streamen, wenn wir nicht furchtbar viel Aufwand machen. Ist es nicht da besser? Man hat einfach nur eine gute Dokumentation. Das möchte ich als Frage in den Raum stellen. Dann zur Kontakt zur Basis. Momentan mache ich das so, dass ich sehr viel Sachen in die AKs gebe, in die Arbeitskreise. Der Kontakt zum Arbeitskreis über die Mailingliste ist natürlich extrem einfach. Alle anderen haben eigentlich jetzt momentan eher Hohlschuld. Das heißt, sie müssen selber auf bestimmte Plattformen, wie zum Beispiel die Website oder im schlimmsten Fall das Pad und Blogbeiträge gucken, um zu sehen, was denn passiert. Das möchte ich auch mal in den Raum stellen. Ist es wichtig, ist natürlich wichtig, die Arbeitskreise zu kontaktieren, aber welche Stellen gibt es noch, die wichtig sind, wo der MDL aktiv drauf zugehen muss? Wenn er immer auf die NRW-Mailingliste geht, das liest am Ende eh keiner mehr, weil dann haben wir nachher 20 Themen pro Tag mindestens auf der NRW-Mailingliste und das ist auch keine Transparenz. Also wo seht ihr noch Möglichkeiten, wo ein MDL aktiv Leute beliefern muss? Ich könnte mir vorstellen, Arbeitskreise und die Piraten vor Ort. Das heißt, wenn zum Beispiel speziell was für einen speziellen Wahlkreis, eine spezielle Stadt ist, geht natürlich der MDL auch dahin. Dann ging es darum, aufbereiten und Krempel selber lesen. Er hatte eben Schreibreform als Stichpunkte genannt. Also natürlich können wir nicht alles aufbereiten. Das ist so viel Material. Wir können nicht von jedem Gesetz eine Zusammenfassung schreiben oder von jeder Sache, die wir irgendwie bearbeiten. Aber uns ist aufgefallen, eine Literaturliste bereitstellen ist sehr wichtig. Das könnte ein Punkt sein, den man machen könnte, um die Transparenz zu vergrößern. Und zwar die Transparenz in den Landtag. Nicht die Transparenz, was wir machen, sondern was denn überhaupt passiert. Es ist ja alles öffentlich, was der Landtag macht. Man kann sich alles runterladen und man findet auch sehr viel Literatur, die wir benutzen. Nur, ja, man findet sie nur dann, wenn man sehr aktiv danach sucht und weiß, dass es die gibt. Wir kommen natürlich sehr viel in den Landtag, auch Literatur, die ist auf meisten Fällen frei verfügbar und könnte man sich selber zum Beispiel beim Ministerium bestellen oder so. Tut natürlich keiner, wenn er nicht weiß, dass es die gibt. Literaturlisten wären eine Möglichkeit. Wir haben zum fahrscheinfreien ÖPNV so eine Liste gemacht und die habe ich schon so oft verbreitet jemanden gegeben und es wurde sich fast immer darüber gefreut, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Problem ist natürlich, diese Liste steht zwar öffentlich im Internet, aber finden tut sie wahrscheinlich keiner. Rückmeldung bei schwierigen Anliegen habe ich mir noch als Notiz hier gemacht. Klar gibt es manchmal Sachen, da weiß auch ein AK nicht weiter. Also ich hatte Glück, es gab zum Beispiel das Thema Eurocodes, was an mich herangetragen wurde und habe dieses Thema von einem Lobbyisten gekriegt als Hinweis. Da gibt es ein wichtiges Thema für NRW. Ich habe es auf die Liste geschickt, des AK Bau und Verkehr. Und es gab tatsächlich einen, der damit was anfangen konnte und mir dann letztendlich auch zwei Leute, die damit was anfangen konnten, die konnten mir darauf zu Tipps geben und auch sagen, was ich mit diesem Lobbyisten-Einwurf tun soll. Da haben wir gleich beim nächsten Thema. Lobbygruppen sind natürlich dummerweise wichtig, weil da ist sehr viel ja, da ist nicht nur sehr viel Kompetenz, da ist vor allem natürlich sehr viel Wissen und das können wir dummerweise durch den Schwarm momentan noch nicht aufwiegen. Das heißt, Taktik wäre momentan, Sachen, die von Lobbygruppen kommen, einmal auf die Mailingliste des entsprechenden AKs oder Leute der bei den Piraten fragen und das Thema selber aufarbeiten, auch wenn der Tipp von der Lobbygruppe kommt. Dann Beschwerden, Anregungen, Feedback. Ich habe irgendwann mal gesagt, man braucht auch so ein bisschen das Korrektiv, das heißt die Basis sozusagen oder wer auch immer, gibt ja manchmal zu Recht Sachen zur Fraktion, das läuft hier nicht ganz richtig. Und es ist manchmal auch gar nicht zum Thema, zu einem speziellen Thema, sondern einfach nur allgemein. Da ist natürlich die Frage, wer nimmt das auf? Wir machen jetzt hier diese Veranstaltung, aber oft ist der Alltag, den man so hat im Landtag, so geformt, dass man das immer wieder schiebt und das nicht heute sofort erledigt, sondern irgendwann auf das Feedback eingeht. Ich hatte die Idee, da einen speziellen Ansprechpartner in der Fraktion zu benennen, ist natürlich dummerweise auch wieder sehr ressourcenhungrig, das. Aber es gibt viele Firmen, die auch gemerkt haben, ihre Mitarbeiter können solches Feedback im Alltag schlecht leisten, weil sie das immer aufschieben und nicht als Priorität 1 bemerken, und deshalb eine bestimmte Stelle geschaffen, die sich speziell darum kümmert und dafür auch Zeit hat. Weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Liquid Feedback, ganz kurz dazu, das berücksichtigt natürlich nur die Parteimitglieder, zumindest in der derzeitigen Ausprägung. Da ist noch die Frage, was ist mit den Bürgern? Denn wir sprechen ja über verschiedene Dinge. Wir sprechen nämlich einmal über Transparenz. Und die Transparenz gilt aber nach außen für alle, denn mit dem Versprechen sind wir angetreten. Nicht nur Transparenz für die Basis, sondern Transparenz für alle. Und wir sprechen hier deshalb einmal von Transparenz und zweitens von Berücksichtigung der Parteimeinung und drittens von, hatte zumindest Joachim gerade angesprochen, Kompetenz des Schwarms. Das müssen auch nicht immer nur Parteimitglieder sein, sind es vielleicht zu 80%. So, ich glaube, jetzt habe ich zu viel gesprochen. Danke, Creon. Jetzt wäre dann der Holarius an der Reihe. Ja, irgendwie mag der nicht hochkommen. Hm. Da ist er. Bin schon da. Also erstmal muss ich jetzt auf Björn reagieren. Weil natürlich hast du recht, wir müssen die Gesetzesentwürfe selber lesen. Ich habe aber auch schon in einem anderen AK eine Tagesordnung bekommen, da waren noch nicht mal irgendwelche Links bei. Das heißt, da war nur eine Tagesordnung als Textdatei und ich hätte keine Ahnung, was ich damit machen soll. Es gibt aber dann auch immer noch Unterschiede. Und ich habe diesen Gesetzentwurf durchgeackert. Ja, das kommt dann halt. Das macht man dann halt auch in einem AK. Dann muss ich zum Harry sagen, nein, sorry, die AKs werden nie irgendwie überflüssig, weil die AKs machen die Grundsatzarbeit. Und das halte ich auch immer noch für das Wichtigste, was AKs machen. Die Grundsatzarbeit, die grundsätzlichen Grundsatzprogramme, Wahlprogramme vorbereiten, das ist die Arbeit der AKs. Das kann nie die Fraktion leisten. Das ist auch nicht die Aufgabe der Fraktion. Das war jetzt irgendwie erstmal, was ich antworten wollte. Ich höre dieses Argument wohl, dass immer wieder dieses Argument, wir können das nicht leisten, Manpower und so weiter. Ganz ehrlich, es ist auch eine Frage der Prioritäten. Und meine Idee war eigentlich, also so vor der Wahl, so war irgendwie so, dass diese ganze Transparenzsache oder dieses Erklären der Politik, Politik öffnen, dass das unser Hauptanliegen ist, dass das auch teilweise wirklich über inhaltlichen Sachen steht. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen ketzerisch, aber jetzt ganz ehrlich, was kann unsere Fraktion bewirken an Inhaltlichen? Wir werden eh immer überstimmt werden von allem dem, was Rot-Grün sagt. Aber was wir auf jeden Fall erreichen können, ist eben eine andere Form der Öffentlichkeit. Und ich finde auch, dass das Ingos Konzept in dieser Hinsicht vielerlei Sachen schon vorbildlich ist. Es geht mir noch nicht ganz weit genug. Es kann immer noch mehr sein. Aber das finde ich viel interessanter als das, was bisher passiert ist. Was ist bisher passiert? Da hat sich eine Fraktion aufgebaut und die hat bis auf das Streaming von Fraktionssitzungen eigentlich alles ganz genauso gemacht wie die anderen Fraktionen. Ich habe da jetzt nicht diesen großen Unterschied gemerkt. Ja doch, ein großer Unterschied ist, ihr sitzt im Parlament, wenn Sitzung ist. Das finde ich auch sehr gut. Im Gegensatz zu anderen Parteien. Wir waren ja da und wir haben es ja gesehen. Die wichtigste Sache für mich war immer, wir machen da was anders. Wir bewegen da etwas, weil wir zeigen, was die anderen Parteien machen, was wir machen und so weiter. Und genau das fehlt mir halt. Und das ist harte Arbeit. Und ja, das ist schwerer. Und ja, dafür sind wir doch angetreten, oder nicht? Also, habt ihr das nicht gewusst, dass das schwerer wird? Wäre meine Frage. Okay, jetzt würde ich gerne den Harald nehmen und danach gerne wieder ein MDL, damit wir eine Antwort auf diese Fragen bekommen. Deswegen ziehe ich den Olaf vor den Jens Ballerstedt, den mir verzeihen würde. Ja, danke. Hollarius hat jetzt schon, denke ich mal, sehr gut einige Punkte dargestellt, auf die ich auch eingehen wollte. Von daher kann ich es auch kürzer machen. Erster Punkt, was er eben nochmal gesagt hat, dass man sich da in den Fraktionsblock reinwühlen muss. Das hat natürlich viel mit der Gewohnheit und der Genese der Piraten zu tun, die ja nach dem alten Motto vorgehen, steht im Wiki. Irgendwie wird man schon finden über Google oder wie auch immer. Das ist natürlich mehr so ein Ding, wo man eben jetzt mehr Systematik reinbringen will. Und auch bei der Dokumentation ist das natürlich erstmal mühselig, aber je mehr man sich damit beschäftigt und je eingespielter das wird, umso besser kommt man damit auch klar und desto weniger Arbeit wird das dann auch. Und ich setze eben wirklich sehr viel Hoffnung in das neue Portal, was zurzeit gebaut wird. Und insbesondere, weil eben Dr. Topf das macht, dann, weil der eben jemand ist, der das auch von sich aus ja fordert. Und ich habe auch schon gehört, dass ein Spruch in der Fraktion war, wir haben unseren größten Kritiker jetzt für diese Aufgabe betraut, von daher muss der jetzt auch zeigen, dass das kann. Dann zu dem, was Hollarius eben gesagt hat, für mich ist auch der Punkt Klarmachen zum Ändern, heißt, dass man die Präsenz im Landtag nutzen darf und nutzen muss, um eben zu beobachten, wie dort das politische Geschäft läuft und darüber zu diskutieren und eben zu schauen, was wir ändern wollen und wie wir auch Änderungen erreichen können. Und da bin ich wieder bei Thema Agenda-Setting, was wir ja seit einiger Zeit diskutieren und dann auch weiter, denke ich mal, voranbringen können. Und da heißt es eben, dass man beim politischen Alltag auch immer mal wieder innehalten muss, um eben genau diese Dinge in den Blick zu nehmen und die dann auch aus Sicht der Insider, die ihr jetzt seid, mit der Basis zu diskutieren und dann zu schauen, wie wir eben über die Basis und über die Bürger auch einfach über Agenda-Setting die Politik, die etablierte Politik unter Druck setzen können und die, ja, ich sag mal, Ansprüche, die ihr gestellt habt, dass eben der Plenarsaal deutlich intensiver bei den Plenardiskussionen gefüllt werden soll, ist auch schon mal ein guter Punkt, an dem wir aber auch weiterarbeiten müssen. Und das war's von mir jetzt für den Moment. Ulla. Ja, ich gehe dann mal auf zwei Punkte ein. Das eine ist so wie die Arbeit mit der Basis. Also ich sehe auch die Hauptweg über die AKs oder beziehungsweise eventuell auch über die AGs, weil es gibt unter Umständen zu bestimmten Themen sogar gar nichts auf Landesebene. Könnte ich mir auch anders nicht vorstellen. Dazu muss man allerdings zwei Sachen bedenken. Das liegt natürlich immer dran, wie viel Zeit man hat. Man hat also bei manchen Sachen eben wirklich, die kommen Dienstag am Tisch und dann muss man zumindest schon am Donnerstag eine Meinung dazu haben oder man sagt einfach noch gar nichts, was auch immer ein bisschen komisch ist. Es gibt auch Sachen, also die gehen von der Geschwindigkeit her nicht. Ansonsten ist es für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich alles, was zu den bestimmten Themen, die ich im Landtag mache, dass ich da mit den AKs Kontakt halte, denen da auch die ganzen Papiere zukommen lasse. Ich muss zugeben, ist bis jetzt noch nicht optimal gelaufen, aber ich bin die ganze Zeit in Kommunikation mit den AKs und habe auch bis dahin eigentlich bis jetzt noch kein schlechtes Feedback gehört, beziehungsweise der Arbeitsstress gerade jetzt am Anfang ist doch immens. Von daher glaube ich auch, dass sich da vieles noch einpendeln wird. Und damit komme ich auch eigentlich direkt schon wieder zum nächsten. Ja, das ist alles Manpower. Also es ist eine ziemlich schwierige Sache. Man kann nicht alles arbeiten. Man muss sich dabei überlegen, das System ist einmal von der Grundart her überhaupt nicht darauf ausgelegt, transparent zu sein. Und es auch, dann gibt's auch nochmal so interne Regeln, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht irgendwie auf dem Papier stehen, nach denen die Leute dort aber schon seit Jahrzehnten arbeiten. Und die sind auch alles andere als darauf ausgelegt, transparent zu sein. Und jetzt kommen wir und sagen, ja, wir wollen da Transparenz. Das ist zwar auf der einen Seite ganz toll, aber die Sache, die zum Beispiel fehlt, um dort Transparenz zu machen, ist wirklich die Zeit der Leute teilweise. Das heißt, es geht wirklich nicht anders, als dass wir Informationen nach außen geben können. Ich sehe das zumindest so. Ich habe mich jetzt mit ein paar AKs darauf geeinigt, dass die von mir jetzt eigentlich nur noch die Nummern zugeschickt bekommen und ich die dann nach einem Kommentar zu den Nummern frage. Also das sind dann immer Aktennummern, unter denen man sich das auch aus dem Landtag als Mensch, der nicht im Landtag arbeitet, runterladen kann und frage sie dann nach ihrer Meinung dazu. Aber das ist natürlich so, die Mitarbeit von der Basis und auch das freundliche darauf eingehen, dass dort bestimmte Arbeitsregeln herrschen, denen wir auch jetzt erstmal unterworfen sind und wo wir auch uns zum Teil gar nicht gegen wehren können, zumindest nicht in der Situation, in der wir da sind, weil, wie schon gesagt, wenn wir was ändern wollen, geschieht's nicht unbedingt, weil wir haben nur 20 Stimmen im Parlament. Muss natürlich auch ein bisschen immer mal geguckt werden, was überhaupt unsere Möglichkeiten sind und das auch einfach mal zumindest am Anfang akzeptiert werden, wenn es nicht unbedingt am Anfang so reibungslos läuft, wie sich die Basis das immer wünscht. Was ich aber erst glaube, ist, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Worauf meinst du jetzt ein Beispiel? Ja, für diese ungeschriebenen, intransparenten Regeln, nach denen der ganze Betrieb da schon seit Jahrzehnten läuft und wo ihr jetzt nicht anders könnt. Die erste Frage wäre zum Beispiel die und ist auch eine schöne Frage zur Transparenz. So, die wird demnächst sicherlich zumindest mich sehr, sehr stark beschäftigen. Ich habe mitbekommen, oder das werden wohl auch alle bestätigen, dass eigentlich die Debatten im Plenarsaal Schaukämpfe sind. Gut, das hatte ich mir von Anfang an so ein bisschen gedacht und konnte das auch relativ schnell weggucken. In den Ausschüssen, dummerweise oder auch nicht dummerweise, das kann man jetzt sehen, wie man will, sie sind auch öffentlich. Das heißt, da sitzt Presse, da sitzt mindestens immer Presse rum. Einer sitzt da auf jeden Fall irgendwie immer und schreibt mit. Und schon finden da auch nur noch Showkämpfe statt. Das heißt, die Gespräche, die wirklich irgendwo mal konstruktiv stattfinden, werden außerhalb dieser Ausschüsse stattfinden. Weil so wie es sich bis jetzt mitbekommen hat, passiert in den Ausschüssen nichts Konstruktives. Ich bin aber auch in einer Enquete-Kommission, die ist nicht öffentlich und da geht man schon viel konstruktiver miteinander um in den Parteien und ist auch viel, viel eher zu Kompromissen bereit. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir irgendwann mal in diese Kreise, sag ich jetzt mal, mit reinkommen, dass wir an diesen Gesprächen stattfinden, die außerhalb der Ausschusssitzungen stattfinden, machen wir sie öffentlich oder nicht? Wenn wir die Inhalte öffentlich machen, ist es danach vorbei. Also dann können wir auch direkt von Anfang an fair sein und sagen, diese Gespräche wollen wir nicht. Oder, aber das ist eine Frage, die müsste erstmal beantwortet werden. Und die sind zum Beispiel, also ich habe für mich noch keine Antwort genau darauf, aber zurzeit in den nächsten Wochen sehe ich da auch jetzt noch nicht unbedingt für mich die Notwendigkeit, mich da entscheiden zu müssen. Aber sie wird auf jeden Fall kommen. Okay, der Jens Ballerstedt. Okay, ich würde gern was zu dem Thema AKs und Zusammenarbeit mit den AKs sagen. Erstmal kam vorhin der Vorwurf oder zumindest die Erwähnung, dass da so eine Tagesordnung ohne Links einfach so nach draußen geschmissen wird. Ja, das ist so. Das ist aber auch das, womit wir arbeiten. Das heißt, wir bekommen auch, also es gibt von so einer Tagesordnung, gibt es nicht immer nur die Endfassung. Man bekommt das in verschiedenen Fassungen und ganz oft ist es so, man bekommt eine zugeschickt, da steht bloß, da gibt es einen Bericht oder ein Dokument, aber es wird nicht gesagt, wo das Dokument ist oder was auch immer. Und das ist auch genau die Situation, mit der wir im Landtag konfrontiert sind, die wir dann auch so leider kaum umgehen können. Man gibt diese Dokumente in die AKs. Ja, wenn wir bessere hätten, würden wir gerne bessere in die AKs geben. Glaubt uns das? Dann ist, glaube ich, bei dem Thema, da muss ich jetzt dem Schreibreform einmal zur Seite stehen, wo gesagt wird, man muss einfach Prioritäten setzen. Da kann man auch so eine Zusammenfassung machen. Ich glaube, da ist nicht ganz bewusst, was das für eine Menge ist an Material, der wir da ausgesetzt sind. Da hat man nicht irgendwie 20 Seiten pro Tag, da hat man auch schon mal 100 oder 200 oder 500 Seiten pro Tag. Und manchmal sind dann auch irgendwelche verfassungsrechtlichen Gesetzesgutachten, das kann man nicht zusammenfassen. Das geht gar nicht. In dem Fall kann man es an die entsprechenden Teile der Basis geben, an die AKs, die dieses Thema beackern und sagen, lest euch das bitte durch. Wenn ihr uns da helfen könnt, tut es bitte. Wir haben nicht die Möglichkeit, das dann auseinanderzunehmen, zusammenzufassen, zu kondensieren und in den AKs mitzuteilen. Also zumindest habe ich diese Möglichkeit nicht. Vielleicht findet jemand eine gute dafür. Dann hatten wir das Thema, wir sind da reingegangen und alles, was anders ist, ist, dass die Fraktionssitzungen gestreamt werden. Das stimmt so nicht ganz. Also ich weiß, dass viele andere Parteien sich sowas wie die Antragsfabrik wünschen würden. Es gibt also die Möglichkeit, über diese Homepage, die Antragsfabrik, selber Themen einzubringen, selber Themen vorzuschlagen, die dann da von Leuten bearbeitet werden, die wirklich 40, 50, 60 Stunden dafür bezahlt werden. Das ist eine Situation, die anderen Parteien gegenüber für uns echt luxuriös sind. Und die, ich sag mal, 95% der Sachen werden da auch übernommen. Dann, was hatte ich noch? Ich muss kurz auf meine Liste gucken. Ah, genau. Dann nochmal zur Zusammenarbeit mit den AKs. Bei uns wird gerade darüber diskutiert, dass es einen sogenannten Arbeitskreistag geben soll. Das heißt, mittelfristig wird überlegt, ob wir pro thematischem Arbeitskreis 1, 2, 3 Leute einladen, vielleicht auch von Presse oder AGs oder was auch immer, nicht um an einem Tag thematisch zu arbeiten, sondern um sich da an einem Tag zusammenzusetzen und zu überlegen, wie konkret können wir welche Zusammenarbeit verbessern, wo kann man welche Dokumente hinbringen oder was auch immer. Was ich immer wieder ganz toll finde, jeder AK, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, oder jeder MDL oder Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, sagt, ich arbeite mit dem AK zusammen. Ich kann es sagen, für Bildung, für Gesundheit, Tierschutz, Umweltschutz, Landwirtschaft, das sind die Bereiche, wo ich es ganz, ganz sicher weiß. Da gibt es eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit und da werden alle Dokumente, die wir haben, den anderen Leuten gegeben. Und ich denke, ein guter Weg, wie man einbinden kann, ist, dass die AKs im Prozess eingebunden werden. Das heißt, sobald man ein Dokument bekommt, selbst wenn das noch nicht gerade aktiv bearbeitet wird, muss es dem AK, muss man das dem AK zukommen lassen. Damit sollte dieses Thema irgendwann bearbeitet werden, die Leute von der Basis schon in dem Prozess drin sind und man zusammen gemeinsam arbeitet und die nicht erst an dem Punkt dazukommen, wo es um Entscheidungsfindung geht, sondern schon weit, weit vorher. Und ich weiß, dass es in der Zusammenarbeit zwischen manchen MDLs und AK schon läuft. Ich bin inzwischen der Meinung, weil ich überall nur höre, ja, wird doch schon gemacht, dass das eigentlich auch schon fast überall gemacht wird, dass das nur noch nicht so komplett kommuniziert wird, dass es überall gemacht wird. Aber da finde ich unser Pressekonzept, das da vorgestellt worden ist, in weiten Teilen sehr großartig und wir arbeiten dran. Das war's. Danke dir. Darf ich eben mit 2 Sätzen antworten? Dann antworte Hularius. Weil ich glaube, ich weiß, dass ich den Mitarbeitern gerade fürchterlich auf den Keks gehe. Die haben nämlich Angst, dass sie noch mehr Arbeit aufgebürdet bekommen. Und das ist mir völlig klar. Ich bin der Meinung, dass es in dem Bezug darauf, die ganze Sache transparenter zu machen, mehr zu erklären und so weiter, dass es da jetzt nicht, dass da die Personaldecke jetzt wahrscheinlich noch nicht reicht. Es muss da wahrscheinlich noch Leute, müssen da wahrscheinlich noch Leute eingestellt werden. Ich glaube nicht, dass es einfach so reicht. Das ist mir durchaus klar. Es geht mir nicht darum, euch möglichst viel Arbeit zu machen. Es geht mir nur darum, dass die Sache möglichst gut zu bekommen. Das wollte ich schon sagen. Würde ich gern ganz direkt drauf eingehen, wenn ich darf. Es geht ja sehr gesittet hier zu, dann finde ich das nicht so ganz schlimm, wenn man sich jetzt nicht zu 100% in solchen Situationen an die Rednerliste hält. Okay, dann, es geht nicht darum, dass wir Angst haben, mehr arbeiten zu müssen. Wir haben die meisten 20, 30 oder 40 Stunden Verträge, aber glaub mir, ich kenne ehrlich gesagt keinen, der sich an dieser Arbeitszeit hält. Die meisten sitzen länger da. Und warum? Weil es einfach geil ist und weil es wahnsinnig Spaß macht, da zu arbeiten und weil es eine tolle Arbeit ist. Aber wir arbeiten statt 40, 50 oder statt 30, 50 Stunden, weil die Arbeit sonst nicht zu schaffen ist. Und ich habe nicht Angst davor, mehr Arbeit zu kriegen. Ich kann einfach nicht mehr Arbeit leisten. Und ich weiß, dem Schreibreform wird es da ganz ähnlich gehen und den meisten Leuten von uns auch so. Und zum Thema, dann müssen mehr Leute eingestellt werden. Es gibt ein begrenztes Budget und es ist so, dass wir schon bei der Personaldecke das Budget, das uns zur Verfügung steht, meines Wissens nach quasi komplett ausreizen. Das heißt, es ist nicht so, dass da was zurückgehalten wird. Nein, es werden schon so viele Leute eingestellt, wie wir nur irgendwie können. Und wir leisten uns schon den Luxus, relativ viele wissenschaftliche Angestellte zu haben. Es müssen jetzt einfach nur Prozesse gefunden werden und unter anderem soll es dafür ja auch dieses AK-Treffen geben, aber die AKs werden nicht drum rumkommen, sich selber in Gesetze einzulesen. Das funktioniert einfach nicht anders, es geht nicht. Okay, dann würde ich jetzt gerne dem Daniel Schwert... Ah, Entschuldigung, oh Gottes Willen, hätte ich hier nichts... Ja, danke, den Christopher hatte ich jetzt überlesen. Entschuldige bitte, du hast das Wort. Wo ist er noch unten? Nee, da ist er noch. Nixus NRW schweigt. Okay, dann setze ich ihn nochmal hinter Daniel. Dann würde ich doch sagen, Daniel Schwert spricht erstmal. Kann man mich hören? Ja. Jetzt schweigst du aber wieder. Nee, ich muss nur gerade hier das zusammenbauen. Folgendes, wir haben jetzt sehr viel über Transparenz geredet, das aber nicht definiert. Ich habe so das Gefühl, sind alle dafür, meinen aber oftmals unterschiedliche Dinge, um mal so ein bisschen zurückzuführen auf das, womit das ganze Gespräch angefangen hat. Gemeint war ja die Frage, ob wir immer streamen wollen oder nicht, unter welchen Umständen wir öffentliche Teile erlauben oder nicht. Da gehen die Meinungen nämlich meines Erachtens auseinander und das ist was, was wir vielleicht wirklich noch definieren sollten. Ich wollte mir die Gelegenheit hier nutzen, das zu tun. Ich glaube, es steht überhaupt, also es ist allen klar, dass nicht öffentliche Teile selbstverständlich aufgezeichnet werden sollen und dann veröffentlicht, sobald jetzt der Grund für die Geheimhaltung, sage ich mal, wegfällt. Und auch klar ist, glaube ich, dass man in der Fraktion einen Konsens herstellen soll, ob man einen bestimmten Fall jetzt nicht öffentlich behandeln will oder nicht. Das fehlt mir noch so ein bisschen, denn ich habe den Eindruck, da gehen die Meinungen sowohl in der Fraktion als auch in der Basis schon auseinander. Wäre schön, wir würden das hinbekommen. Das ist aber auch nicht ein Allheilmittel für Transparenz, also ständiges Streamen. Wichtig ist, ich glaube, das haben wir schon oft angesprochen, dass Inhalte auch aufbereitet und zusammengefasst werden muss. Das ist noch zu wenig, da soll auch noch was kommen. Da bitte ich jetzt um Vertrauen der Basis, dass das besser werden wird. Ich denke, das hat auch das Pressekonzept gezeigt und das haben auch alle immer wieder angesprochen. Das ist nötig. Das ist auch sehr aufwendig und ihr müsst bitte berücksichtigen, wir haben es hier mit Tausenden von Seiten Papier zu tun. Das kann man nicht alles aufbereiten, sondern man muss sich da schon ein bisschen konzentrieren. Ich glaube auch, dass kein Leser das schaffen kann, selbst wenn wir jedes Thema aufbereiten könnten und irgendwie zusammenfassen könnten, wäre das immer noch zu viel, um es tatsächlich komplett zu erfassen. Um jetzt mal gerade zurückzukommen auf das, was Schreibreform eben gesagt hat. Ja, das Geld ist ausgegeben, soweit ich das weiß. Die Personaldecke ist ausgereizt. Und wir haben schon einen recht hohen Prozentsatz des Gesamtgeldes, was wir haben als Fraktion, in Personal investiert. So gesehen, ich habe ein schlechtes Gewissen, die Arbeitsbelastung von Mitarbeitern weiter steigern zu wollen. Es ist eigentlich nicht okay, wenn Mitarbeiter über ihre Stunden hinaus arbeiten. Sie werden für ihre Stunden bezahlt und dass sie das machen, trotzdem machen, das ist sehr löblich. An der Stelle also ein Riesendank. Ich kenne keinen Mitarbeiter, der sich nicht wirklich im wahrsten Sinne den Allerwertesten für die Partei und die Fraktionen aufreißt. Das finde ich toll, aber streng genommen ist das was, was wir gar nicht verlangen können und erst recht nicht können wir verlangen, dass da noch mehr gemacht wird. Also dazu, ja, mit mehr Manpower ist das nicht zu lösen, sondern wir müssen es tatsächlich irgendwie versuchen, organisatorisch zu lösen, indem wir uns tatsächlich dann doch ein bisschen beschränken auf Inhalte. Dann, was ich noch sagen wollte, ist die Geschichte mit der Anbindung der Basis 1.11. Wir haben es mit einem End-to-End-Kommunikationsproblem zu tun. Eigentlich möchte jeder mit jedem sprechen, jeder möchte gefragt werden, jeder möchte mitreden. Das funktioniert nicht, das schaffen wir Abgeordneten kapazitätsmäßig nicht. Da ist der richtige Weg meines Erachtens, dass man tatsächlich über die fachlichen Arbeitskreise geht. Das tun auch meines Wissens nach alle. Das Bewusstsein muss nur auf beiden Seiten da sein, auch bei den Arbeitskreisen. Und jetzt gerade so, ich muss feststellen, dass in einem Fall mit einem Arbeitskreis zwei Anläufe gebraucht hat, bis die reagiert haben, auf die Bitte Feedback zu geben. Das Bewusstsein ist aber jetzt da. Wir sitzen zusammen, geplant sind also entsprechender Austausch. Da muss man auch im Auge behalten, es gibt so gewisse parlamentarische Prozesse, die laufen nach gewissen Regeln. Es gibt also erstmal so eine erste Lesung, Einbringung, Ausschüsse, dann wird das in den Ausschüssen behandelt. Das ist alles ein Prozess, der nach gewissen zeitlichen Regeln läuft. Und genau da ist eigentlich der Punkt, wo man die Arbeitskreise einbinden kann und wo wir das tun, dass wir die sozusagen in die Ausschussarbeit mit reinnehmen und dass wir da eben feststellen, an welchen Stellen die Ausschüsse wir Input brauchen einerseits, also das geht ja in beide Richtungen, das ist ja eine Bringschuld und eine Holschuld zugleich. Wir müssen sagen, was sind eigentlich die Themen, und wir müssen uns reinholen, welche Themen als nächstes vielleicht da angesprochen werden muss. Und da ist der Arbeitskreis genau die richtige Art und Weise, das zu kanalisieren. Also die Bitte an all diejenigen, die sich engagieren wollen, die da mit der Fraktion zusammenarbeiten wollen, nutzt auch die Arbeitskreise, bringt euch da ein in die Themen, die euch interessieren, und damit wir das einfach mengenmäßig schaffen und damit das irgendwie so halbwegs kanalisiert wird, die Kommunikation. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe mir noch mehr notiert, Moment. Ja, da war noch die Sache mit dem Liquid Feedback, das ist angesprochen worden, das ist tatsächlich eigentlich eine spannende Sache, ich möchte das gerne noch nutzen in Zukunft. Man kann aber nicht jedes Thema in Liquid Feedback kippen, was so uns an dem parlamentarischen Alltag so vorbeischwimmt. Zum einen gibt es da Themen, die sind einfach zu wenig interessant. Also wenn wir darüber abstimmen, ob irgendeine Frequenz in Zukunft von 0,5 mit einem Watt befunkt werden darf oder nicht, dann ist das was relativ uninteressant ist. Und es gibt eben auch Themen, wo eine Parteimeinung letztlich schon vorherrscht, wo wir ein festes Programm haben. Da muss man vielleicht nicht unbedingt noch eine separate Liquid Feedback-Initiative starten. Spannend wird es immer dann, wenn es keine Parteimeinung gibt oder wenn man es mit einem strittigen Thema zu tun hat. Also da möchte ich Liquid Feedback gerne für nutzen. Das kann ich schon mal zusagen. So, dann hatten wir vorhin was, da hat jemand gesagt, was kann die Fraktion schon erreichen? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ihr werdet von Rot-Grün doch sowieso überstimmt. Und dann muss ich sagen, nee, falsch. Man kann sehr wohl was erreichen, auch als Opposition aus der Opposition heraus Politik machen, und zwar piratige Politik. Wir haben gesagt, wir wollen das System ändern, aber wir ändern das von innen. Und das heißt, dass man auch ein Stück weit mitmachen muss. Aber wir wollen das System sozusagen hacken. Wir wollen es benutzen, aber nicht so wie vorgesehen, aber trotzdem benutzen. Und da muss ich dann euch die Frage stellen, was wollt ihr nach 5 Jahren? Wollt ihr, dass wir stehend gestorben sind oder dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch mal etwas erreichen, indem wir einer Sache wenigstens einen piratigen Spin gegeben haben? Also ich kann mich erinnern, dass wir mal gesagt haben, wir wollen keine Fundamentalopposition, sondern wir wollen Pragmatismus. Wir wollen auch mal mit Leuten zusammenarbeiten, um eben unsere Sachen nach vorne zu bringen. Und das heißt eben auch, dass du nicht immer da dich hinstellen kannst und sagst, entweder alles oder gar nichts. Dann schaffst du es nämlich nicht, wenigstens einen Teil deiner Ideen umzusetzen. Also das ist etwas, wo ich bitten würde, überlegt euch das, wie ihr es haben wollt. Ich denke, die Piraten im Landtag, die können beides. Aber da sollte vielleicht dann auch irgendwie mal ein Signal kommen. Ja, und noch ein letztes, was ich mir aufgeschrieben habe, was mir immer wieder begegnet, das ist, dass die Fraktion und die Leute da oben sind so abgehoben und so weiter und so fort. Nochmal der Hinweis, das sind Menschen und man kann mit denen reden. Ich zum Beispiel habe Telefon, ich habe E-Mail-Account, ich komme auf Stammtische und so weiter. Und ich wundere mich immer, wie oft über mich geredet wird, aber wie selten eigentlich mit mir. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal fertig. Dankeschön. Dann würde ich gerne dem Joe FRS das Wort geben. Ja, hallo. Ich wollte ja erstmal, was also zum Thema Transparenz, wollte ich erstmal sagen, dass hier die Mandatsträger, die ja jetzt die Piratenpartei in den Parlamenten vertreten, dass das ja quasi von uns schon vorgegrillte Piraten sind. Das heißt, wir sollten eigentlich zu diesen Leuten schon eine gehörige Portion Vertrauen haben. Und das, glaube ich, wäre erstmal so die erste Stufe, dass wir es jetzt nicht schauen müssen, was machen die alles genau, was wird da alles protokolliert, sondern einfach sagen, wir vertrauen denen, die sind gut, das sind auch ja die von uns demokratisch gewählten Vertreter der Piratenpartei. Ich meine, wir von der Basis sollten eigentlich eher versuchen, diese Mandatsträger erstmal von unnötiger Arbeit freizustellen. Denn es wird ja auch den Mandatsträgern der Piratenpartei nicht anders gehen wie den anderer Parteien. Man muss sich erstmal mit der ganzen auch politischen Bürokratie zurechtfinden. Und das ist meines Erachtens schon genug. Und da sollten wir als Basis versuchen, dieses Leben nicht noch zusätzlich zu erschweren. Was die Transparenz betrifft, da meine ich, dass das eben auch, wie schon gesagt wurde, eine Frage der Technik ist. Das heißt, hier sollten Dinge, wenn es geht, per Livestream übertragen werden. Ansonsten kann man sowas mitschneiden. Und wenn das auch nicht geht, dann sollte eben die Mandatsträger vielleicht irgendwie ein digitales Diktiergerät dabei haben. Dann nimmt man das auf mit einer halbwegs vernünftigen Tonqualität und dann wird das nachträglich eingestellt. Dann ist alles Transparenz. Aber wir sollten nicht erwarten, dass wenn unsere Mandatsträger aus irgendwelchen Sitzungen gleich welcher Art rauskommen, dass wir erwarten, dass sie sich noch hinhocken und hier noch mitternachts irgendwelche Protokolle abtippen müssen. Das sehe ich nicht so. Ich meine, als Basis sollten wir eher versuchen, unseren Leuten zuzuspielen, und zwar zum einen eben themenbezogen über die AGs, denn das ist ja die Arbeitsgruppen, die wir haben, das ist ja quasi auch so eine sachliche Untergliederung, die wir haben in der Piratenpartei, und dass dann über diesen Weg unsere Mandatsträger quasi als das verlängerte Sprachrohr der Basis in den Parlamenten aktiv werden können. Also damit meine ich eben aber auch, dass wir als Basis zum Beispiel, wenn wir wissen, dieser oder jene Mandatsträger ist in diesen oder jenen Themen gerade aktiv, dass wir schauen, wo können wir da unterstützen. Und dass wir da versuchen, unsere Mandatsträger eben für ihre Sitzungen, die sie haben, in der Politik möglichst fit zu machen. Und das geht eben auch umso besser, umso weniger Arbeit sie haben, um hier die Basis mit Protokollen zu versorgen. Ich hab's gleich. Dann möchte ich noch sagen, dass ich meine, dass auch die Transparenz eigentlich umso mehr Mitglieder wir bekommen, auch immer illusorischer wird. Denn mit wachsenden Mitgliederzahlen wird das einfach schwierig, hier jedem es recht zu machen und mit jedem zu kommunizieren. Ich meine, wir sollten die Mandatsträger eher versuchen, die freizustellen von diesen Arbeiten. Da wären wir lieber regelmäßige Treffen mit den jeweiligen AGs, womit sie die Themen beackern. Und der Kontakt natürlich zur gesamten Basis, so wie das jetzt ja hier bei Mumble sehr gut zu verwirklichen ist. Und wo sie in regelmäßigen Treffen auch jeder von der Basis, gleich aus welcher Gliederung oder wie auch immer, mit den Leuten reden kann oder zumindest die Möglichkeit hat. Und ja, jetzt noch das Letzte, was mir eigentlich auch wichtig wäre, dass wir also hier versuchen, als Piraten mehr Geschlossenheit zu zeigen, sowohl themenbezogen als auch mehr Geschlossenheit von der Basis zu unseren Mandatsträgern. Das, glaube ich, wäre ganz wichtig in der Außenwirkung. Und ja, also ich habe Vertrauen zu euch, auch wenn ich wahrscheinlich keinen von euch kenne. Aber ich glaube, ihr macht die Arbeit gut und ihr macht vermutlich alle jeder das Beste, was ihr daraus machen könnt. Und auch wenn nicht immer alles 100% transparent machbar ist, entscheidend ist ja auch das Ergebnis. Und als Ergebnisse, meine ich, sind wichtig unsere politischen Themen, unsere Positionspapiere, die wir schon verabschiedet haben und die wir noch verabschieden werden. Okay, danke. Okay, jetzt habe ich mich selber eingetragen, weil ich da so ein paar Dinge mal sagen möchte. Das Wichtigste war mir die Transparenz und das ist ja der Anlass des Abends gewesen. Und auch die INI, wo ich nochmal zu aufrufen möchte, bitte unterstützt die INI oder macht eine Variante davon und lasst uns gemeinsam rausfinden, was wir von der Fraktion erwarten. Und das Gleiche gilt für die MDLs, die sie dann entsprechend beteiligen wollen. Denn es wurde auch von dem Nixus schon gesagt, die Vorstellungen an Transparenz zwischen Basis und Fraktion laufen an einigen Stellen bisher auseinander. Und wenn ich mit Abgeordneten spreche, bekomme ich eigentlich immer Zustimmung, aber einiges funktioniert da trotzdem nicht. Ich bin übrigens nicht der Meinung, um mit Joe auf dich einzugehen, dass wir auf die Transparenz, weil die Mitgliederzahlen steigen, ja dann mal ein Stück verzichten müssen. Das ist ein Kernding, was wir immer haben wollten. Und ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir irgendwie da Abstriche jetzt machen müssen, weil die MDLs sehr überlastet sind. Das mit der Überlastung oder der vielen Arbeit ist ein Argument, was an einigen Stellen kam, was ich so auch nicht gelten lassen kann. Ich erwarte nicht von einem Abgeordneten, dass der da nachts sitzt und irgendwelche Protokolle schreibt. Das ist Quatsch. Transparenz ist schwierig. Das ist für uns alle nichts Neues. Wir müssen uns aber erstmal alle, MDLs und Basis, dazu bekennen, dass wir die Transparenz wollen. Dieses Bekenntnis war da. Und das bedeutet, im zweiten Schritt überlegen wir dann, wie wir das arbeitstechnisch umsetzen können. Das ist aber eine ganz andere Frage als die Frage, ob wir das wollen. Und wenn wir darüber sprechen, kommt immer, wir wollen das. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir uns fragen, warum funktioniert es nicht? Und das ist eine ganz andere Baustelle. Zum Thema der nicht öffentlichen Sitzungen. Ich denke, wenn wir uns alle darüber im Klaren sind und wir uns, also wenn sich die Basis einig ist, dass es auch einmal einen nicht öffentlichen Teil gibt, in dem Politik gemacht wird, das ist ja der Kritikpunkt beim Nichtraucherschutzgesetz gewesen. Wenn wir abstimmen und sagen, ja, wir akzeptieren, dass es das im Einzelfall geben kann, weil wir auch nicht alles vorhersehen können, was passiert, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass das durchaus akzeptiert werden kann. Wenn es nicht nicht akzeptiert wird und die Basis stimmt ab, wir wollen grundsätzlich keine strategischen, nicht öffentlichen Sitzungen, da hat sich das eh erledigt, sollte man aber abstimmen, dass man es möchte, fände ich eben gut, wenn man sagen würde, wir möchten gerne, dass aber erstmal abgestimmt wird, ob die Sitzung nicht öffentlich ist und dafür müssen 100% zum Beispiel der Fraktionsmitglieder zustimmen, damit es nicht zur Gewohnheit wird, dass wir ständig nicht öffentliche Sitzungen haben. Das wäre von mir persönlich eine konkrete Forderung zur Frage der Transparenz. Da wurde gesagt, dass es ja dann den Flurfunk gibt, so nenne ich das jetzt mal. Natürlich gibt es Absprachen auf dem Flur, werden wir nicht verhindern können, ist vollkommen klar. Das spricht aber nicht davon frei, dass wir diese Transparenzforderung definieren können. Und dann zum Thema Liquid Feedback. Natürlich wird Liquid Feedback immer wieder kritisiert. Ich bin auch kein Liquid Feedback-Profi. Ich habe ein bisschen was gemacht, kenne mich auch nicht wirklich aus, weil es in der Tat nicht so ganz einfach ist, das gebe ich zu. Aber es ist dennoch das Beste, was wir haben. Und wenn dann wurde vorhin gesagt, der Daniel hat es gesagt, natürlich könnt ihr nicht alles ins Liquid Feedback kippen. Aber ich habe noch keine INI bewusst wahrgenommen. Also ich habe noch nicht über Twitter gesehen, jetzt hat MDL sowieso mit der INI und wir brauchen die Basismeinung. Vielleicht auch, weil ich es übersehen habe. Aber selbst wenn ich es übersehen hätte, würde ich sagen, das ist ein Werkzeug, was die Fraktion wesentlich intensiver nutzen sollte, weil es einfach das Beste ist, was wir haben. Wir haben sonst nichts anderes. Transparenz und Personalien. Auch bei einer Personaldebatte gibt es Teile, die durchaus öffentlich sein dürfen. Und natürlich sollen Gehälter und Namen nicht öffentlich sein. Aber die Frage, ob jemand für einen Posten eingestellt wird, oder in welcher Form und wie viele Stunden und was der Aufgabenbereich sein soll, das kann grundsätzlich durchaus öffentlich sein. Nur als Beispiel dafür, dass es da auch öffentliche Varianten gibt. Dafür glaube ich, ist in der Fraktion eventuell ein bisschen mehr Sensibilität nötig, dass man so die nicht öffentlichen Anteile nicht zu groß werden lässt. Der Rolarius hat vorhin einen Kommentar rausgelassen zum Thema der Öffentlichkeitswirksamkeit. Und da muss ich sagen, hat Rolarius was ganz Wichtiges gesagt. Wir wollen Politik anders machen und deswegen ist längst der Zeitpunkt gekommen, wo wir der Öffentlichkeit belegen, dass wir es anders machen können. Und abschließend nochmal eben zurück zu den Aufzeichnungen. Das ist auch bisher, muss ich ganz klar sagen, ein Lippenbekenntnis der Fraktion, dass das besser werden soll. Das Lippenbekenntnis ist jetzt auch schon seit Mai da. Und deswegen sage ich, Leute, es gibt technische Lösungen, die sind total simpel. Eine Audioaufzeichnung ist schon super. Und Reden von Fraktionsmitgliedern, das ist ja nicht mal eine Transparenzforderung, man kann sie sowieso abrufen, leicht zu konsumentenfähig darzustellen, geht auch. Man muss nur Mitarbeiter dafür abstellen. Bei einem Gesamtetat von, ich glaube, Harald hat es mal ausgerechnet, 4,2 Millionen Euro im Jahr für alles in der Fraktion, sollte dafür Zeit sein, weil so etwas den Piraten bisher immer sehr wichtig war. Deswegen nach wie vor auch nichts Neues von mir, eine ganz entscheidende Forderung. Und ich habe mir vorhin schon mal den Vorschlag gemacht, für eine Aufbereitung von Sitzungen kann man die Uhrzeit notieren. Dann brauche ich für 8 Stunden Sitzung wirklich vielleicht noch eine Stunde, die ich investieren muss, um aus 8 Stunden das Wichtige herauszuziehen. Vielen Dank und dann übergebe ich an den Harry. Ja, danke schön, Tobi. Ich habe mir jetzt eine ganze Reihe an Punkten aufgelistet. Ich möchte auf einige eingehen. Zunächst einmal ist angeführt worden, dass die Fraktionen nichts erreichen können. Dem möchte ich widersprechen. Wir können eine ganze Menge erreichen, nämlich, dass wir die Parteien, die etablierten Parteien für uns hertreiben. Das betrifft auch die Aussage von Olaf, der angeführt hatte, dass konstruktive Arbeit beim Beisein von Medien oder wenn diese Arbeit in der Öffentlichkeit präsentiert wird, dass dann eben dieses zur Selbstdarstellung genutzt wird. Und das Problem ist, es trifft Politik 1.1, unsere Politik nämlich auf Politik 1.0 und das gibt zwangsläufig Reibungspunkte. Das heißt, die Etablierten werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie auch in der Öffentlichkeit konstruktiv arbeiten. Das wird sich mit der Zeit einschleifen, man kann das nicht von heute auf morgen verlangen, das ist ein langdauernder Prozess. Zur Arbeitszeitbelastung ist zu sagen, solange die Fraktionen so wie sie jetzt sind, so klein sind, verteilt sich die Arbeitszeitbelastung auf wenige Abgeordnete nur. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen sie können keine Schwerpunkte bilden, sondern sie müssen Schwerflächen bilden. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt in den ersten Fraktionen, die jetzt eingezogen sind in den Landtagen, müssen die Grundsteine gelegt werden. Wenn wir das versäumen, dann schleift sich eben etwas ein, was wir nicht wollen. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass der Transparenzgedanke hochgehalten wird und überhaupt aufgebaut wird. Der nächste Punkt wäre die Vernetzung der Basis. Nicht nur die Abgeordneten sind gefragt, sondern auch die Basis selber ist gefragt. Und hierbei halte ich es für besonders wichtig, dass sich sowohl AKs als auch AGs oder sonstige Arbeitsgruppen eben miteinander besser vernetzen, als bisher der Fall ist. Wenn zum Beispiel in NRW irgendein landwirtschaftliches Thema aufkommt, so haben wir in den AGs eine hervorragende AG-Landwirtschaft, die sicherlich hier mit Begeisterung bei der Sache wäre. Und deswegen wäre es besonders wichtig, dass wir eine bessere Vernetzung innerhalb der verschiedenen Arbeitsgruppen und AKs und so weiter versuchen herauszubilden. Der letzte Punkt, ganz kurz noch, wir werden auf Dauer nicht herumkommen, ein vernünftiges Informationsmanagement aufzubauen. Es reicht nicht, alles in ein Wiki zu schütten, wo es hinterher im Dschungel der Information untergeht, sondern wir brauchen ja ein Informationsmanagementsystem. Da werden wir auf Dauer nicht herumkommen. Danke, das war's. Gottbert, der Nächste bitte. Ja, ich will jetzt gar nicht erst den Versuch machen, auf irgendwas einzugehen oder irgendeine Liste mit Punkten abzuarbeiten, mit Reaktionen auf Punkte, die sowieso keiner mehr vor Augen hat, sondern mal versuchen, sowas wie einen etwas größeren Bogen zu schlagen und zugleich nochmal einen anderen Gesichtspunkt ins Spiel zu bringen. Es ist mehrfach schon sowas angeklungen, ein bisschen wie Stream, Archiv, technische Hilfsmittel und so weiter, wie wir auch viele in unserer Initiative angesprochen haben. Ich möchte herausstellen, letztlich ist das eine Tool-Diskussion. Technische Tools sind letztlich nur ein technisches Mittel, um an technischen Symptomen herumzudoktern. Demgegenüber ist mein Gegenmodell: Transparenz ist nicht, jede Sitzung live zu streamen und jedes Protokoll bis ins 77. Glied letztlich verfügbar zu machen oder vielleicht sogar per Pushmail jedem Piraten in die Mailbox zu drücken. Wenn es an der Einstellung, an der Haltung mangelt, dann wird das fruchtlos bleiben. Dann nützen keine Tools. Transparenz ist eine Einstellung. So, das ist das Erste. Es ist im Vorfeld schon angesprochen worden, dass es überhaupt nichts nützen würde, wenn man sich auf nur noch totale Transparenz und nur noch Stream und nur noch öffentliche Sitzungen verständigt. Denn die Leute, die das intransparent abseits der Öffentlichkeit diskutieren möchten, würden das dann halt abseits der Öffentlichkeit außerhalb der Fraktions-AK etc. Vorstandssitzungen tun, und sei es, wenn sie am Rhein spazieren gehen. Von daher wäre das eh alles zwecklos, diese Wünsche. Das könnte man jetzt im Grunde nur noch toppen mit der Vorstellung, die man an die Wand malt, dass die gestreamten Sitzungen demnächst dann bei uns ebenfalls zu Schaukämpfen verkommen, dann zu innerparteilichen Schaukämpfen. Das wäre sozusagen der Super-GAU in Sachen Transparenz. Aber kann ja alles passieren. Muss man sich nicht drüber wundern. Ich denke, das entscheidende Werkzeug hier, um die Transparenz als Einstellung und innere Haltung zu leben, ist Fingerspitzengefühl und Transparenz. Instinkt. Politischer Instinkt. Ich denke, es ist inzwischen deutlich geworden, dass dieser Instinkt bei manchen unserer Abgeordneten leider gelegentlich aussetzt und sie trotzdem dann sich intransparent verhalten, obwohl in ihrem Innern sämtliche Alarmglocken schrillen. Aus irgendwelchen Beweggründen. Und es ist deutlich geworden, dass es anderen unserer Abgeordneten, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, an politischem Instinkt und Fingerspitzengefühl gebricht. Das ist ein Problem. Vor dem Hintergrund möchte ich zwei Sachen anregen. Zum einen, was immer weiterhilft, ist Adressatenbezug. Versetzt euch in die Lage des Basispiraten. So, wenn ich jetzt das mache, angenommen, ich bin der Basispirat und kriege mit, mein Abgeordneter hat das und das dann und dann besprochen und diese Handlung vollzogen, und der Basispirat kriegt davon 3 Tage später mit, nachdem Fakten dieser und dieser Art geschaffen wurden. Wie fände ich das? Wie würde ich mich dann fühlen? Kann ich das mir gegenüber in der Rolle als Basispirat begründen. Wenn ich das nicht kann, dann sind die Alarmglocken sofort 3 Stufen lauter. Und das Zweite ist, wenn ihr schon zu denen zählt, die so ein kleines Instinktdefizit haben, ihr habt da mindestens einen Menschen eingestellt in eure mittelständische Firma, mindestens einen, der wirklich einen ausgeprägten politischen Instinkt besitzt und ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich nur ganz wenig bisher mit ihm zu tun habe, damit meine ich euren Pressemann. Bitte verheizt den Ingo nicht, bitte berücksichtigt seinen Rat. Ich glaube, er wird in der Mehrzahl der Fälle weise sein. Soweit die Worte der Lesung. Radbert, da eine direkte Antwort drauf. Ingo, wenn du was sagen möchtest, du hast mich gerade angeschrieben, also ich habe dich nicht gehört. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ich habe ihm da kein Geld für gegeben. Transparenz, wir wollen die Kontoauszüge sehen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, weiter bei Harald. Ja, also Radberg, vielen Dank. Also wirklich sehr fundiert, was du da gerade gebracht hast. Ich will nur mal einen Aspekt aufgreifen, der im Detail vielleicht das ergänzt. Bei den Beiträgen der MDLs, die heute sich zu Wort gemeldet haben, habe ich den Eindruck gehabt, dass sie sich sehr auf ihre Ausschusstätigkeiten und die damit verbundene Fachpolitik beziehen und auch irgendwie reduzieren. Das ist auch sehr, sag mal, naheliegend, weil das natürlich einen Großteil der Arbeit ausmacht. Und dann auch die Zusammenarbeit mit den AKs ist auch sicherlich eine sehr vernünftige Geschichte. Und was aber Creon eben ja gesagt hat, ist, dass als kleinste Oppositionsfraktion wir im Parlament nur in ganz bestimmten Fällen was bewirken können, beziehungsweise nicht viel bewirken können. Und wenn ihr das also so seht und das eben auch so ist, ist es umso wichtiger, dass man sich auf die Bereiche konzentriert, in denen wir tatsächlich was erreichen können. Und um diese Prioritäten zu erkennen, braucht ihr vielleicht noch einige Monate, das will ich gerne zugeben, weil so einfach ist das nicht, weil auch Agenda-Setting ist nicht einfach. Aber dann solltet ihr soweit sein, dass ihr euch auf diese Dinge dann konzentriert und eben nicht vom Klein-Klein-Geschäft der Ausschüsse auffressen lasst. Und es ist eben so, und das ist ja auch in der Diskussion schon zu den PMs jetzt am Dienstag gesagt worden, dieses Thema zu jedem Politikfeld mitmischen und zig PMs zu zig Themen rauszuhauen, die dann im Endeffekt kaum eine nachhaltige Wirkung in der Öffentlichkeit und in der Presse erzielen, dann bleibt am Ende der Eindruck, die Piraten haben doch nichts erreicht, gleich nichts getan. Ihr könnt zwar nachweisen, dass ihr viel gearbeitet habt, aber bei der nächsten Wahl geht es uns dann eben doch so wie bei den Linken. Deswegen müssen wir uns konzentrieren auf die Bereiche, wo wir es erreichen können und wo die Öffentlichkeit dann auch mit uns eben die Politik zum Handeln zwingt, die jetzt die Mehrheit im Parlament hat. Okay, ich glaube, jetzt will der Björn mich verhauen. Ja, ich verhaue niemanden. Nicht heute. Ich warte damit, bis das Mikrofon aus ist. Das weißt du doch. Also, mir ist Folgendes aufgefallen. Ich protokolliere das gleich selber, ist nicht so viel. Dass ganz oft jetzt sowohl von Mitarbeitern als auch Abgeordneten gesagt worden ist, ja, aber wir arbeiten mit den Arbeitskreisen zusammen. In dem Antrag aber ganz klar durchkommt, dass es eigentlich nicht so aussieht. Jetzt habe ich mal eine Frage, und zwar an die Leute, die diesen Antrag gestellt haben. Also ich weiß, dass Radbert ihn, glaube ich, eingestellt hat. Er hat ja am Anfang, hast du ja gesagt, das waren mehrere Leute. Wer von den Leuten, die den eingestellt haben, in den letzten 2 Wochen in einem Arbeitskreis mitgearbeitet hat und wenn ja, in welchem? Weil da sind dann offensichtlich Lücken. Ich habe im Arbeitskreis Bildung mitgearbeitet, aber ich will gestehen, in den letzten 2 Wochen nicht besonders intensiv. Die Gründe dafür liegen weniger bei der Kooperation mit den Abgeordneten, sondern zum einen in meiner privaten Auslastung und zum anderen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, wie wenig in dem AK rüberkommt, wie schnell da interessante Projekte einfach in meinem speziellen Fall auch Schulpolitik versanden und dazu dann noch jetzt die plötzliche Kehrtwende in Sachen Schulpflicht, was mir alles wenig fundiert erscheint und wo ich irgendwie von dem AK selber ein bisschen irgendwie nicht so ganz eingebunden worden bin. Ja, und ich beziehe mich auf mein Statement von eben. Ich denke, dass es durchaus wichtig ist, diese Zusammenarbeit mit den AKs zu pflegen, um dann wirklich zu gucken, wo haben wir Themen, wo wir wirklich was erreichen können und wo haben wir Themen, wo man zwar durchaus was sagen muss im Parlament, es aber im Endeffekt dann doch eher so bei dem Achtungserfolg bleibt und ansonsten da nicht viel Wirkung mit erzielt werden kann. Okay, ich möchte dann jetzt schon mal ankündigen, dass ich die Rednerliste gleich insofern schließen möchte, als dass ich den offiziellen Teil beenden möchte und hätte aber gerne noch für die offizielle Aufzeichnung, vielleicht möchte noch ein MDL, es haben ja vorhin viele zurückgezogen, noch etwas sagen, weil es waren ja dann doch jetzt mehr Basispiraten, die zu letzte Wort gekommen sind. Und jetzt wäre dann aber trotzdem auf der Liste als der offiziellen Liste als letzter der Nixus dran. Fein, dann sage ich jetzt auch noch relativ kompakt was. Zwei Bögen, einen kleinen zu Seymour oder Radbert heißt der, glaube ich, und einen ganz weit zurückreichenden zu Michel. Ja, genau, es geht nicht um Tools und Streaming oder nicht Streaming, sondern es geht um eine Einstellung. Das ist entscheidend und ich glaube, da müssen alle sich fragen, ob sie die haben, ob sie die richtige Einstellung zu Transparenz haben und sich vielleicht auch mal mit anderen kurzschließen, mit ihren Kollegen im Parlament, mit Basisleuten, mit Arbeitskreisleuten oder auch mit ganz Außenstehenden, völlig egal. Zu Michel ganz direkt, Freiheit muss man ausatmen und Basisdemokratie muss man leben und wollen. Und ich war eben ein wenig erschrocken, wenn auch nicht wirklich überrascht, dass so in so einem Nebensatz du, Michel, sagtest, und ich bin auch nicht wirklich für Basisdemokratie. Ich nehme dir das kein bisschen übel. Ich habe da auch gar kein Problem damit, dass du das sagst. Ich möchte nur, dass nicht dieses Totschlagargument kommt, weil Basisdemokratie heißt, da muss man mit allen reden über alles und das klappt nicht. Damit haben die Grünen auch gearbeitet und das war das Argument, weshalb man sie nicht mehr weitergeführt hat. Und das hat dazu geführt, dass man sich von vielen grundsätzlichen Positionen verabschiedet hat. Früher wollte man aus der NATO raus, früher wollte man keine Auslandseinsätze, früher wollte man die Atomkraftwerke sofort abschalten, all das wollte man. Und all das haben dann führende Köpfe der Realpolitik angepasst und sich davon verabschiedet. Und die Basis, die ist mitgezogen oder woanders hingegangen. Und die Wähler, die mal davon überzeugt waren von diesen Positionen, haben es genauso gemacht. Und ein Teil davon ist jetzt bei uns. Und wenn wir uns mal ebenso von ganz wichtigen, fundamentalen Dingen im Nebensatz, ohne darüber sehr lange nachgedacht zu haben, verabschieden, geht uns das genauso. Im Kern geht es um die Frage, wollt ihr im Parlament die Macher sein, die bestimmen, wo es lang geht, die die Linie vorgeben, oder akzeptiert ihr, dass ihr Ausführende seid, die immer, wo immer es geht, auf die Basis hören und schauen, wie ist die Tendenz in der Partei, was ist da die Entwicklung und die Partei die Rückkopplung nach außen gibt und die schaut, was da gibt. Das ist die Kernfrage, auf die es hinausläuft. Und da kann ich nicht sagen, wie das zu machen ist. Da kann ich nur an jeden appellieren, fragt euch das. Fragt euch jeden Morgen, wenn ihr ins Parlament geht, seid ihr noch die, für die ihr angetreten seid? Danke. Ja, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die Liste von dem Till, die war so umfangreich, dass ich das als Kommentar gesehen habe und danach auch den Michel und Uwe übersehen habe. Und deswegen ist der Till jetzt erst noch an der Reihe. Und der letzte auf der offiziellen Liste wäre dann der Joe. Danach geht's aber dann weiter, aber halt eben dann unmoderiert und im Gesamtraum. Das macht man aber gleich. Jetzt aber bitte erstmal der Till. Oh, den muss ich noch hochholen. Nee, doch, da ist er doch. Stumm noch? Moment. Sorry, Till, du hast das Wort. Till müsste sprechen können. Ich war selbst stumm geschaltet. Mein Fehler. Tut mir leid. Ja, ich hatte dich auch stumm geschaltet. Nee, du warst automatisch auch noch stumm geschaltet zusätzlich. Dann leg mal los. Ja, genau. Also zum Ersten, also so ein bisschen einleitend, es ist ja heute Abend mehrfach der Begriff Vertrauen gefallen. Und Vertrauen habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen auch bei Wikipedia nachgeschlagen, habe da sehr bewusst und manipulierend auch nur den ersten Satz rausgezogen, den ich mal kurz zitieren möchte. Vertrauen ist die subjektive Überzeugung, in Klammern auch Glaube, von der Richtigkeit, Wahrheit beziehungsweise Redlichkeit von Handlungen, Einsichten und Aussagen eines anderen oder von sich selbst, in Klammern Selbstvertrauen. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, also ich muss jemandem vertrauen, wenn ich keine Ahnung habe. Das ist so meine subjektive Empfindung des Wortes Vertrauen. Das heißt, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe und ich glaube, jemand hat da Ahnung von, dann vertraue ich ihm. Aber in jedem Aspekt, wo ich selber der Meinung bin, Moment, da könnte ich ja eigentlich mitreden, Da brauche ich kein Vertrauen. Da kann ich mein eigenes Wissen oder auch mein eigenes Unwissen, also mein subjektives Wissen mit einbringen. Das heißt, dieser Vertrauensbegriff ist für mich auch echt zwiespältig. Und ich finde, wenn MDLs oder Amtsträger oder sonst wer, irgendwelche AKs, AGs oder was auch immer, sagen, ja, da müsst ihr uns einfach mal vertrauen, dann, weiß ich nicht, stößt mir das erstmal sauer auf. Also das wollte ich nur mal so ein bisschen einleiten zum Wort Vertrauen loswerden. Dann das andere, was ja so die Kernfrage des heutigen Abends war, also was verstehen wir unter Transparenz und was sind die Mindestanforderungen? Und da stehe ich persönlich so auf der Standlinie Volltransparenz im Sinne von Rohdaten. Also das heißt, diese redaktionelle Überarbeitung und Zusammenschneiden und dann nochmal so ein Paper rausgeben oder einen Zusammenschnitt von irgendwelchen Streamings oder sonst irgendwas, ja, also das ist nice to have, aber was wirklich wichtig ist, aus meiner Sicht, ist eben, dass erstmal die Rohdaten zur Verfügung stehen, ja. Also das finde ich persönlich das Wichtigste. Und das Dritte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ja, wir können ja als Fraktion im Landtag nichts bewirken. Da finde ich, dass der Politikstil, den wir prägen, wichtiger ist als die Inhalte, die wir pushen wollen. Also das ist so zu verstehen, dass bei den Inhalten werden uns höchstwahrscheinlich die größeren Fraktionen natürlich Steine in den Weg legen und das irgendwie verhindern und dagegen stimmen und dann dieselbe Nachricht auch selbst, also oder dieselben Inhalte mit anderer Formulierung selbst einbringen wollen. Aber ich finde, der Politikstil, den wir prägen, den finde ich außergewöhnlich. Und ich finde, darauf sollten wir mehr achten. Das war's. Danke. Danke, Till. Jetzt fehlt mir noch, bevor der Joe kommt, Michelle und Uwe. Die sind nicht mehr drin. Ist das richtig oder ist da aus Versehen was gelöscht worden? Ich habe aus Versehen gelöscht. Erst Michelle und dann Uwe. Ah, okay. Ja. Ich muss jetzt drei Sachen sagen. Einmal muss ich mich verteidigen, einmal muss ich jemandem beispringen und dann möchte ich noch was Generelles sagen. Ich fange mal mit der Verteidigung an, weil die für mich inzwischen fast am lustigsten ist. Nixus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich bin ja für genau diesen Satz, wir haben keine Basisdemokratie, im Wahlkampf auch hart angegangen worden. Da gab es ein Interview mit Spiegel Online, oder das heißt, ein Interview war es nicht, sondern es war eine Reportage, deswegen musste das auch nicht freigegeben werden, dieses Zitat. Da saß also jemand in der Wahlkampfzentrale und ich habe mich in so einem kleinen Gespräch mit dem Lukas Lammler darüber unterhalten, wie wir Basisdemokratie überhaupt leben und ob das überhaupt möglich ist und was wir für Tools haben und so weiter und so weiter. Ich habe da gerade mal einen Link in das Pad gepostet, da kann man sich das nochmal angucken, was da passiert ist, was ich da gesagt habe. Mir geht's, wenn ich sage, ich bin gegen die Basisdemokratie, nicht darum, dass ich nicht mit der Basis reden will, sondern mir geht's darum, dass wir mal angefangen haben, seinerzeit über dieses Prinzip Liquid Democracy nachzudenken und dass das irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Also wir reden alle nur noch davon, wir hätten Basisdemokratie, wir reden alle nur noch davon, wir haben zwar dieses tolle Tool, Liquid Feedback, aber das ist alles basisdemokratisch. Was mein Ansatz ist, ist einfach zu sagen, es gibt einen enormen Druck, dass man, wenn man mitmachen möchte, nehmen wir so einen Parteitag, ist das beste Beispiel, so ein Bundesparteitag, da kommen inzwischen 1.500 Leute hin. Und dann werden Anträge aufgerufen. Und diese Anträge, dazu muss ich eine Meinung haben, weil ich muss meine Karte heben. Ich habe einen enormen Druck, dass ich mich zu allem schlau machen muss, dass ich zu allem eine Meinung haben muss. Und je mehr Leute wir werden und je komplexer das System wird, auch in dem wir wirken, wir sind jetzt in 4 Landtagen, desto schwieriger wird es, bei allen Themen informiert zu sein. Es funktioniert einfach nicht. Ich kenne es von mir selber. Am Anfang konnte ich quasi bei jedem Thema mitreden. Inzwischen sage ich bei 90% der Themen, ey, lasst mich damit in Frieden, ihr werdet schon recht haben. Das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zu Till und zu dir mit dem Vertrauen. Wir hatten mal darüber geredet, dass wir tatsächlich Delegationen machen wollen. Ja, ich sage jetzt wieder das böse Wort, Delegation, oh mein Gott, jetzt dürft ihr mich alle steinigen, aber unser Prinzip, Liquid Democracy, was wir leben wollten, was wir umsetzen wollten, hat ist im Grunde genommen nichts anderes als unglaublich viele Delegationen. Nur mit einem Unterschied, ich kann meine Delegation jederzeit zurückholen. Darüber reden wir aber gar nicht mehr. An dieses Prinzip denkt niemand mehr, sondern es ist wirklich, und das haben jetzt auch einige gesagt in der Diskussion, wir sind sehr zurückgefallen in dieses, in diese ausgewetzten Wege schon. Demokratie funktioniert nach dem und dem Muster und wir müssen da mitmachen. Bis zu einem gewissen Punkt gebe ich den Leuten sogar recht. Denn ich kann das Spiel nicht verändern, wenn ich gar nicht erst auf den Platz komme. Erstmal muss ich auf den Platz und dann muss ich nach den Regeln spielen. Und dann kann ich sagen, die Regeln sind aber nicht so gut, ich möchte die verändern. Wir sollten versuchen, Abschlusspunkt 1, über Liquid Democracy wieder nachzudenken und das auch in anderer Form zu leben, als nur mit dieser umstrittenen Software Liquid Feedback, wo sich viele dann auch dran festbeißen. Der zweite Punkt, auch was Till gerade gesagt hat, was vorher gesagt wurde, wir können nichts ändern. Wir können sehr wohl was ändern und wir tun das auch schon. Die Offenheit, mit der wir im Landtag begrüßt wurden, Mitarbeiter des Landtags, die sich auf uns gefreut haben, die Verwaltung, die sich auf uns gefreut hat, weil sie neuen Input wünscht, die anderen Fraktionen, die sofort am Anfang gekommen sind, ja, die zu intransparenten Kaffeerunden unten an der Bar eingeladen haben und gesagt haben, wir müssen jetzt mal miteinander reden. Diese Neugierde, die uns entgegenspringt, auch heute noch teilweise, dass an uns die größten Erwartungen gerichtet werden, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung der Geschäftsordnung und, wie heißt es, Stärkung der Demokratie oder so. Es gibt einen unglaublichen Druck auf uns, dass wir da was bewegen, weil wir einfach andere Wege beschreiten. Da haben wir die Politik schon verändert und auch ganz konkret die Politik im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und dann will ich den dritten Teil ganz kurz machen, denn hier ging es ja um Transparenz und hier ging es ja darum, wie können die MDL besser zusammenarbeiten mit der Basis? Ich sehe gerade, wenn ich ins Mumble gucke, 70 Leute, die jetzt im Krähennest sind. Ich hoffe, dass alle 70 daran interessiert sind, miteinander zu arbeiten und auch mit uns, den Piraten, die im Landtag sitzen, zu arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir die hohen Ziele, die wir uns gesteckt haben mit unserer neuen Webseite, was Kommunikation mit euch angeht, jetzt sage ich wieder wir und ihr, aber das müsst ihr mir jetzt verzeihen, also diejenigen, die im Landtag sitzen und diejenigen, die eben nicht jeden Tag da sind. Wir haben sehr hochgesteckte Ziele, was Kommunikation angeht, was Zusammenarbeit angeht, was Kritik angeht, die man an unserer Arbeit auch durchaus immer und immer wieder anbringen soll. Ich hoffe da sehr drauf, dass wir mit dieser neuen Webseite einen Riesenschritt nach vorne gehen. Und ich hoffe auch darauf, dass wir davon wegkommen, dass jeder MDL sich ständig dafür rechtfertigen muss, warum bist du nicht transparent genug? Also jeder muss immer für die ganze Fraktion quasi gerade stehen. Warum macht ihr dies nicht? Warum macht ihr das nicht? Seht euch die Aktivität der MDL an, die euch interessieren. Guckt euch an, was machen die MDL, in welchem Ausschuss sind sie zum Beispiel, was haben sie generell für Themen, in welchen Arbeitskreisen sind sie außerhalb des Parlaments und sprecht die Leute auch durchaus gezielt an. Denn häufig passiert es, zumindest mir, dass Mitarbeit untergeht, dass ich Sachen übersehe und wenn ich dann nochmal darauf angesprochen werde, dann nehme ich die Leute auch gerne mit. Denn Transparenz, ich weiß nicht mehr, wer es gerade gesagt hat, Transparenz ist eine Einstellung, die muss man leben. Ja, ich möchte sowohl meine Arbeit transparent machen, was tue ich, als auch mit anderen oder anderen damit die Möglichkeit geben, dass sie mithelfen. Ich werde auch auf der neuen Webseite, die wir dann haben, sehr viel stärker auch auf Kommentare eingehen, auch in Diskussionen mich begeben, weil ich sehe, dass das da auch wesentlich strukturierter sein wird. Und ich hoffe, dass wir damit eine Möglichkeit haben, eine Schnittstelle zwischen Basis und der Arbeit zu haben, die zumindest die Verbindung herstellt, alles, was darüber hinausgeht, in Arbeitskreise oder auch Einladungen, mal in den Landtag zu kommen und Ähnliches, wird sich daraus dann ergeben. Danke. Danke, Michel. So, dann noch der Uwe. Schönen guten Abend zusammen. Ja, ich finde es grundsätzlich schade, dass es eigentlich so weit kommen musste. Gestern hat der Ingo einige sehr schöne Sachen vorgestellt. Ich sehe aber eigentlich, dass er eigentlich überhaupt gar nicht jetzt der Richtige unbedingt dafür gewesen wäre. Gut, dass er die Chance genutzt hat, aber im Endeffekt war eigentlich ja im Mai schon klar, dass die Fraktion, die sich da aufbauen wird, auf einen bestimmten Boden oder Grund bauen wird, und zwar auf den der piratigen Transparenzforderungen, so nenne ich es jetzt mal. Und das ist eigentlich von Anfang an recht, ich will nicht sagen missachtet worden, aber zumindest irgendwie nicht so richtig in die Architektur der ganzen Sache mit einbezogen worden. Und jetzt steht man da und sagt irgendwie, ups, jetzt haben wir ja alle Leute eingestellt und naja, jetzt müssen wir sehen, eigentlich haben wir ja gar kein Geld mehr für irgendwie die Leute und wir haben schon so viele eingestellt. Da muss man gegebenenfalls meiner Meinung nach tatsächlich dann überlegen, ob man da an manchen Stellen die Architektur tatsächlich nochmal umbaut. Und das liegt von meiner Überzeugung her auch nicht unbedingt immer in der Verantwortung von allen 20 Leuten. Nicht nur, dass ich die nicht alle 20 jetzt angreifen will oder denen das jeweils irgendwie ja ankreiden will, denn auch Beispiel gestern Protokoll, in dem Protokoll steht übrigens noch von gestern noch nicht mal drin, dass der Ingo da was vorgestellt hat, obwohl es mit 2 Stunden insgesamt wahrscheinlich so der längste Tagesordnungspunkt von gestern war. Das stimmt nicht. Okay, dann guck mal rein. Also man kann es nicht erkennen, wenn man nicht da war, dass es drin steht. Habt ihr natürlich euch auch jemanden eigentlich gewählt, einen Vorstand von 2 Leuten gewählt, der verantwortlich ist für bestimmte Sachen, und ich kreide da jetzt einfach mal auch an, zu sagen, da ist irgendwo die Verantwortung nicht so richtig wahrgenommen worden. Ich weiß, dass es konkrete Konzepte gab, auch schon aus der Basis, die im Mai Sachen vorstellen wollten in Richtung Transparenzforderungen. Guckt euch das alle mal an gegebenenfalls baut ein bisschen was um und nehmt noch Leute mit rein, damit so funktioniert, wie sich's viele vorstellen. Ja, und gegebenenfalls müssen dann halt die 20 auch sich jemanden mal nach vorne dran setzen bezüglich Transparenz und Kommunikation oder sowas, der ihnen selber dann auch irgendwie in den Hintern tritt. Der Michel hat ja eben das gesagt, wendet euch an die Einzelnen, aber die Einzelnen können sich natürlich auch jemanden hinsetzen, der wirklich dann auch mal rumläuft, vielleicht jeden Einzelnen irgendwie da einfach nochmal befragt zu bestimmten Dingen oder sowas. Manchmal ist es ja auch ganz gut, da jemanden zu haben, der einem die Sachen so ein bisschen ab... Denn wie gesagt, jeder Einzelne kann unter Umständen das nicht dauernd immer leisten. Gut, dann wäre noch als letzter für den offiziellen Teil der Joe dran. Ja, vielen Dank. Also ich mache es so kurz, wie es geht. Zum einen danke an Michel, da mache ich also schon mal an seine Aussagen die Gänsefüßchen dran. Ich wollte noch mal rückgängig stellen bei meinen Punkten, die ich vorhin ausgeführt habe zum Thema Transparenz. Ich habe mich da vermutlich missverständlich ausgedrückt. Ich meine damit natürlich nicht, dass die Transparenz abgebaut wird oder reduziert wird. Ich meine auf jeden Fall Transparenz über alle Sitzungen, was so passiert, dass das mitprotokolliert per Live mitgeschnitten, wie die auch immer über Live übertragen wird, dass das alles gemacht wird. Was ich aber unter Transparenz auch noch mit reingepackt habe, und das war vermutlich der Fehler, dass einfach durch wachsende Mitgliederzahlen die Mandatsträger nicht permanent in Kontakt sein können mit der Basis. Das geht einfach nicht, das wird einfach zu viel. Und da meine ich auch wieder, muss die Basis auch wieder selbst Demokratie leben, indem sie, wenn sie irgendwelche Themen hat, die sie jetzt nicht bearbeitet, sieht durch die Mandatsträger, die eben, so wie wir es haben, Arbeitsgruppen bilden, das Thema voranbringen, nach oben bringen. Und wenn es dann durch ist, durch entsprechende Beschlüsse der Basis beim Bundesparteitag oder wie auch immer, dann werden die Mandatsträger diese Themen wieder entsprechend in der Politik vorantreiben und beackern. Okay, danke, cheers. Okay, dann gönne ich mir jetzt das Schlusswort. Erstmal vielen Dank euch allen. Ich freue mich total, dass es absolut gesittet gelaufen ist. Ich bedanke mich auch, dass das Hammergate kein Thema geworden ist heute Abend. Es gibt ja ein umfassendes Protokoll. Vielen Dank an die Protokollanten. Da werden wir was rausziehen und einfach versuchen, da eine Essenz draus zu bilden. Wir werden auch weiterhin an der Initiative oder an weiteren Initiativen arbeiten, um da zu einem Ergebnis zu kommen, in der Hoffnung, zusammen mit der Fraktion eine Richtschnur, denn einen Zwang soll es und kann es nicht geben, zu entwickeln, wo einfach klar ist, was ist der formulierte Wille der Basis und wo kann die Fraktion da auch mitgehen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir mit diesem Abend heute einen erfolgreichen Start hingelegt. Ich hoffe, dass ihr auch ganz zufrieden wart. Und deswegen würde ich sagen, wir setzen die freie Diskussion, jeder wie er dann mag und sprechen mag, unmoderiert im Raum Krähennest eine Ebene höher fort. Also alle einfach mal einen hochrufen. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.